einer eine Brille geschenkt. Ja, das ist von dir? Reben? Na eben, ne? Die besten Gläser auf der Qualität war ich, ja. Mit meiner Apollo-Brille. Über umsonst die Brille. Die Gläser haben mir was gekostet. Die hatten mal eine Aktion. Da konnte man selber bestimmen, was man bezahlt. Ja, das würde ich viel geben, oder? 1 Euro. Ja, wenn sie so dumm sind, ne? Ja. Ja, Mai ist erst Moskau. Mann. Mai. Ich hoffe. Hoffen wir mal. Jetzt kümmt's. Ja. Ja. Ja. Das ist deine Berufsfigur. So, ich hab Zeit, ne? Achso, seit wann gibt's einen? Ja, gibt's immer. Solange Anton redet, habe ich Zeit. Ja, eben. Ja. Wenn Anton vorn sitzt, ist er ruhig. Aber zu weit weg. Außer deinem Machtbereich. Dein Machtbereich. Jetzt geht's nochmal weg. Bekanntschaft. Bekennende. Ja, genau. Verbindung. Da gibt's keinen Namen mehr. Kein Sprechen da zu finden. Oder? Nur eine Sprechblase. Eine Worthülse ist noch. Desto älter man wird, wird zur Prostata. Also. Blase. Bla. So. Noch ein Christus kennt kein Christus. Gott, oh Gott. Da hast du es aber. Da Christus wieder. Christus kennt kein Christus. Christus. Das stimmt so nicht. Das müssen wir gerade rücken. Wieso stimmt das nicht? Dass das Christus ist, kennt kein Christus. Weil Christus ist ja ein Zustand. Ein Zustand? Christus Bewusstsein, Christus Zustand. Vom Altgriechischen heißt es der Initiierte oder der vierte Zustand. Wenn ich Christus gleichsetze mit dem Absoluten. Kommt die von dir oder was? Wahrscheinlich. Was? Anton. Das ist ein Zustand wie Buddha dann quasi. Oder was? Ist das schon, sind sie am Fummeln hier? Oder was? Nein, aber ich meine, keine Ahnung, keine Ahnung. Was meinst du? Ist das nicht nur eine Bezeichnung? Kann Christus nicht auch stehen für Herz oder für... Nee. Ganz, warum sagt man dann Christus dazu? Ja, so wie ich eben Herz kann ich sagen, dann kann ich es auch Unterwäsche nennen. Ja, eben. Es kommt ja jetzt nicht auf das Wort. Aber es ist ja ziemlich besetzt, das Wort. Weil es besetzt ist, okay. Ja. Auch Herz ist besetzt. Ich würde es auch nicht Herz nennen. Okay. Ich würde einfach ruhig sein. Wenn du mich fragst. Was gar nicht erst den Mund aufmachen. ruhig sein. Man muss es nicht bezeichnen. Darum nennen sie ja das immer das so als Hinweis, aber die sagen ja nichts dazu. Die Daoisten nennen es Dao, weil, aber das bezeichnet ja nichts. Also wenn ich es Herz nenne, bin ich ja schon wieder sehr herzlich. Und schon hast du eine Erwartung, Herz muss ja immer herzlich sein. Und ein Herz kann, aus dem Herzen kann ja nicht irgendwas Kriegerisches kommen oder Mord und Totschlag oder Pädophile können Pädophile aus dem Herzen kommen. Sind die mit dem Herzen dabei? Ja, ich frag dich. Wer will das zusammenbringen, diesen ganzen? Das Schrecklichste und dann das Herz. Also ich glaube, wenige sind dazu in der Lage, überhaupt das dann noch zu ertragen. Dass aus dem Herzen dieser ganze, was immer du als Horrorveranstaltung der Menschheit bezeichnest. Soll das wirklich aus dem Herzen kommen? Es gibt eine sehr schöne Stelle in Jeremia 45, da heißt es, ich bin der Herr, der Einzige, der schafft Krieg und Frieden, der bewirkt Glück und Unglück. Das gefällt mir sehr gut. Ja, der Arsch war das wieder. Mit anderen Worten. Gott, der hat uns wieder beschissen. Der Arsch, der. Nein, am besten, man weiß gar nicht, was man ist oder nicht ist. Auch wenn man sich als das kennt, was dann alles bewirkt, ist man nur noch auch schon wieder im Traum von Wirken. Von, egal was man sagt, es ist einfach Mist. In der großen Mysterie des Seins. Jedes Wort ist Mist. Jedes Sagen ist Mist und jedes Nicht-Sagen ist genauso Mist. Also wenn alles und nichts Mist ist und du dich allen in dem allen Gott sei Dank vermisst, weil in dem allen wirst du dich nicht finden, weder in allem noch nichts findest du dich. Was für ein Misthaufen, ne? Von Worten und Ideen und Erfahrungen. Alles das ist die Freude des Mists. Also ist dann Mystik, ist dann das Finden der Nadel im Misthaufen oder wie? Mystik. Mist. Ich glaube, das wäre eher die Gabel, die Mistgabel, die du schon in der Hand hast. Weil du der Bauer bist, der in seinem eigenen Mist sich finden will. Ja, genau. Das nennt man Mistbauer. Du hast Schweine. Schweine. Irgendwas. Du bist einfach so groß oder so klein, dass du denkst, du kannst dich vermissen. Welcher Zustand ist dann Christus? Vierte. Der Wiedergeborene, also der beim Sterben nicht gestorben ist. Das ist Christus. Der ist initiiert in die Erfahrung, dass er auch ohne Erfahrung ist. Also im Indischen würde man sagen, das ist das erste Samadhi. Und dann folgt 5, 6, 7. Weil von da ist noch keiner wiedergekommen. Gut. Ja, noch Fragen zum... Du hast noch eine Frage. Und ja, das ist eine relative Frage. Ja, das ist, machen wir. Kenne ich nur. Du hast vorher gesprochen von Kopfschmerzen, dass es Jahre gedauert hat, bis eine Akzeptanz da gekommen ist. Das war einfach in Resonanz mit etwas, was hier passiert ist. Auch zu viel Dunkel, zu viel haben wollen, dann Speng, dann Spital, alles. Dann eine Weile wenig funktioniert, dann wieder gut funktioniert, aber es bleiben Schmerzen. Seit Jahren. Und es hat einfach, ich habe auch versucht, alles zu tun, das geht einfach nicht weg. Und ja, okay, dann bleibt das einfach. Es wird gehen, wenn es geht. Alles, was du dafür oder dagegen tust, hilft nichts. Es ist gekommen und es wird wieder gehen. Du musst eigentlich nur auch sogar akzeptieren können, dass es bis zum Tod weiter bleibt. Und trotzdem sein, was du bist. Also solange du darauf wartest, dass das aufhört oder der, die Qual oder der Schmerz oder das Leid wirst du ewig werden. Du musst auch sein können, wenn es nie aufhören könnte oder würde, was du bist. Und das bist du. Und der Rest? Es gibt noch einen Wunsch, nach, dass es vergeht. Und wir wünschen uns, dass sie aufhört zu rasseln. Man hört es immer schlecht, wenn man selber das macht. Ne? Aber meine Ohren sind so spitz. Ist so wie wenn man mit dem Presslufthammer, man hört sich selber nicht, wenn man am Hammer sitzt. Aber der Nachbar könnte einer schlagen. Dafür. Nein, zurückzukommen. Es könnte sein, dass du damit sterben musst. Mit dem Schmerz. Und trotzdem würde es dich nicht weniger machen. Also sei es, wie es ist. Und wenn es unendlich wäre, musst du sein, was du bist. Das ist ja die Hölle. Uishtra in der Hölle, wo er gesagt hat, das ist jetzt für immer und ewig. Wenn das deine Erfahrung für immer und ewig wäre, die Höllenerfahrung, gibt es da noch einen Vermeider, der das vermeiden möchte? Da war einfach kein Vermeiden mehr, kein Vermeider. Und dann war was? Hölle oder nicht Hölle interessiert gar nicht mehr. Weil wenn es gar keinen Ausweg gibt aus der Hölle, dann gibt es die auch nicht mehr. Die gibt es ja nur als Hoffender, weil du denkst, es gibt da irgendein Ende. Wenn diese Hölle von getrennter Erfahrung, von Menschlichkeit, von dieser ganzen, was immer man als menschliche Hölle bezeichnet oder als relative Existenz an sich, wenn das nie aufhört, ist gut, da ist Frieden. Du bist ja nur im Krieg, weil du denkst, durch irgendetwas könntest du den Frieden finden. Oder schaffen. Es gibt auch einen Eindruck, es könnte ein Schmerz so stark sein, dass es platzt, dass die Birne platzt. Kann auch sein. Aber dann kümmert es auch keinen mehr. Ohne Birne. Ja, das Zwischenzeit, bis es soweit ist. Bis es soweit ist, juckt's. Das juckt einen schon. In den Fingern und in allen, dass man möglicherweise einen Ausweg findet. Ist ja auch nichts dagegen. Los. Aber zwischendurch war doch immer ein Ausweg, zwischendurch war doch auch mal der Schmerz. Ja, aber es ist immer mehr oder weniger. Schon Gewahrsein ist für das, was du bist, schmerzvoll. Das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Die absolute Abwesenheit ist das absolut Angenehme, wo es weder dich gibt noch nicht gibt. Das Angenehme an sich. Und jede Präsenz, sogar von Licht, ist schon anwesend. Ja. Streng. Nee, wenn das schon nicht angenehm ist, da fängt das Unangenehme an. Das kannst du nicht annehmen, darum heißt es unangenehm. Es gibt keinen, der das nehmen kann. Und braucht. Das ist das Schöne. Wenn schon das Gewahrsein zu viel ist oder zu wenig, egal wie du es siehst, was soll denn der Rest hier? Das ist ja nur das ist die Wurzel von allem Sein und Nichtsein, von Universum, von Körper, von Geist, von Seele. Dieses erste Gewahrsein, das Wurzel-Ich, wenn das schon falsch ist und das schon nicht genug oder zu wenig ist, was soll denn das, was daraus kommt, alles dir bringen? Nix. Es bringt zur Antwort nichts und es nimmt nichts und das, was darauf folgt, auch nicht. Das sind alles nur Nebeneffekte hier. Nebeneffekte von dem Gewahrseins-Ich. Nebeneffekte der Krankheit-Ich. Ja. Und ich bin auch nicht der Erste, der das sagt. Ramana hat immer wieder auf, das ist eine Krankheit, die ist gekommen und die wird vielleicht wieder gehen oder nicht. Du musst sein können, was du bist, in der Anwesenheit der Krankheit und des Kranken und der Abwesenheit, wie du bist. Und richte dich darauf ein, dass es ein bisschen dauern würde. Seit ewig. Und bei Molière, der eingebildete Kranke, das ist das Ich. Der eingebildete Kranke, das ist der, ständig sich beschwert. Dem kann man nie was recht machen. Ist immer alles schon scheiße. Es fängt dumm an und hört nie auf. Ist er in Wien geboren? Das ist ja ein Raunzer, oder? Ein was? Er ist ja in Wien geboren, er ist ein Raunzer oder ein Suderer oder wie nennt man das, eine eingebildete Kranke. Ich habe keine Ahnung. Der ist ja immer unzufrieden. Ja, das war, das unzufrieden. War das Hitler oder wer? Keine Ahnung. Von Molière war nicht. Von Molière war ein Franzose. Nein, der eingebildete Krank von Molière ist ein Wiener, weil er ist ein Suderer. Ich dachte, nur die Croissants kommen von hier. Ah ja, genau. Hatte ich ja ganz vergessen. Warum haben Sie ja die Mayonnaise geköpft? Weil das haben sich die Franzosen nicht gefallen lassen. Okay. Nationalgericht aus Österreich. Das geht nicht. Oh Gott. Da war die Revolution im Gange. Es ging nichts um nichts anderes als Nationalbewusstsein. So, jetzt haben wir es. Die waren nicht nett genug, die Antoinette. Oder zu nett zu ihren zu irgendwelchen Soldaten oder so. Gut, wie die Schlawiner nun mal sind. Die Schlawiner. Ja, noch andere Fragen zum... Du wolltest den Christus zurechtrücken. Ja, den Christus kann man ja noch kennen. Oder er kann sich kennen. Oder es kann sich kennen. Als Gewahrsein. Und damit ist es immer noch getrennt von etwas anderem. Es ist immer noch ein Zustand oder ein Kennen von 7 Variationen von Kennen. Aber nicht das, was du bist. Also ist kennbar. Auch erreichbar. Es ist auch hier und jetzt da. Aber es ist nun mal nicht das, was du bist. Eine Variation, wie du dich träumst. Oder wie du dich kennst, realisierst, verwirklichst. Nenn es, wie du willst. Aber sie ist nichts Besonderes für das, was du bist. Genauso wenig wie der Mensch-Erfahrung dich eine andere Qualität hat wie die Christus-Erfahrung. Alles das ist die Verwirklichung dessen, was du bist. Als Mensch oder als Christus oder als Ameise oder als irgendwas. Es ist für das, was du bist, ist es irrelevant. Ohne Rangordnung. Da gibt es nur die Qualität von dem, was du bist. Das Leben, wie sich eben verschieden lebt. Aber das Leben sich verschieden leben wird nicht mehr oder weniger leben. Und das Leben macht keinen Unterschied zwischen so leben oder anders leben. Von daher. Und dafür brauche ich schon mal einen, der Leben definiert und was Leben zu sein hat und wie es zu sein hat. Und das ist dann, da fängt der Ärger an. Mit dem Definierenden. Wie wird man denn los? Hm? Oder ist das auch nur eine Spielart des Seins? Fragen über Fragen. Lebt sich das Leben als Definierer und dann im Leid genauso wie in der Freude und dem, was immer du bezeichnest. Und du bist das und du wirst es nicht los. Wo sollte das bessere Leben noch sein? Wo ist es jetzt? Ja, gut, weiter geht's. Ja, was will ich selber? Ne? Was ist es sonst, wenn wir warm sind? Ja, den nächsten Kaffee oder? Wo ist mein Zuhause? Wann geht mein Flug? Ja, es gibt dann solche, das eine Ding jagt das andere. Wenn ich jetzt Kaffee trinke, muss ich wieder auf Toilette. Das Sein hat einen Jagdschein, das jagt sich überall. Zwei Jäger treffen sich, beide tot. Kurzer Witz, ne? Es gibt noch einen Witz, der nie genießt. Noch einen besseren? Noch einen kürzeren. Ja. Der kürzeste überhaupt. Getroffen. Je gewesen. Aber wenn man erklären muss, ist es schon, schon lang. Du sagst, es ist der kürzeste, nicht der lustigste. Aber es gibt noch einen lustigen, der ist. Ein Jäger kommt nach Hause und findet seinen besten Freund im Bett mit seiner Frau. Pam, schießt den Freund. Puh, weg ist er. Sagt die Frau, ernst, wenn du das so weitermachst, dann hast du bald keine Freunde mehr. Andere Mal kommt er wieder nach Hause und fängt mit dem Gewehr und dann guckt sein Freund und lacht sich tot. Und lacht und lacht. Da fragt sein Freund, warum lachst du denn? Ich liege mit deiner Frau im Bett hier. Ja, ich muss, aber du? Tja, die Jäger wieder. So unterschiedlich kann man reagieren, ne? Ja. Man weiß nicht, was kommt. Du weißt, ja. Man weiß nie, wie der Gehörnte reagiert. Der Geweihte. Er ist eingeweiht. Die Hörner erwachsen. Oh weia, oh weia. Deutsche, Österreich. Wo hast du Deutsch gelernt? In der Schweiz? Ich? Ja. Ich wohne jetzt in der deutschsprachigen Schweiz. Ah. In Saarland? In Bern. Bern. Ja, man. Hört man gern. Bern. Schweizerdeutsch. Und ist einfach? Nein, das ist schwierig. Schwer. Ich möchte es auch nicht lernen. Müsste ich in der Schweiz wohnen. Aber warum nicht, wenn es sein muss. Auch das könnten wir noch. Ich glaube, das könnten wir auch noch ertragen. Schnarcht da einer? Nee, sehe keinen. Was? Das müsste man dann ja eher hören. Hatte ich ja gerade gehört. Du nicht? Nein. Hast auch was gehört, ne? Ne? Jetzt fragen wir uns, haben wir es gehört oder nicht? Spulen wir mal ein bisschen zurück. Gut, noch Fragen zum Christus. Jetzt hast du es. Den Christus. Jetzt musst du in die Kirche gehen. Weil der wieder auferstanden ist. Ist dir nicht scheißegal? Bitte? Der Christus? Was ist der? Ob der nicht scheißegal ist? Keine Ahnung. Aber mir ist es scheißegal. Aber ich glaube, eben ist auch egal, ob es dir egal ist. Das ist so, Gott sagt, Nietzsche sagt, es gibt keinen Gott. Und Gott sagt, es gibt keinen Nietzsche. Also, was kümmert es die Wildsau, ob die Eiche sich schüttelt? Nee, wie ging das? An der Deutschen. Gut. Du sollst nicht gucken, trinken. Was? Die Gesunden. Eher, ja? Was die Kirche mit diesem Christus, wozu sie diesen Christus erfunden? Die hat den ja nicht erfunden. Die hat ihn ausgebeutet. Das nennt man Ausschlachten eines Gehängten. Naja, Gekreuzigten. Schweine hängen auch immer so. Das heißt, die Apostel haben nicht verkraften können, was mit ihrem Führer passiert ist. Der Boss hat nicht verkraften können? Die Apostel. Die Apostel. Das ist doch wie die Postel, die Liesel von der Post, das sind Postillons. Die stille Post. Na, es heißt Gospel, also Gospel heißt eigentlich, verkünde das Wort. Gospel, also buchstabiere die Worte Christus. Ja, go spell. Also ein Apostel ist ein Postillon, ein Botschafter von Christus oder Jesus. Es gibt Botschafter von Jesus und wen, einer von Christus vielleicht. Also die Christusbotschaft ist eigentlich mehr von Thomas' Evangelium. Und Jesus hat dann die anderen Jünger, die Liebesdinger. Das muss man irgendwie mal, keine Ahnung, muss man nicht, aber es ist interessant mal zu gucken, wer was, wie, wo, auf was die Kirche baut. Es baut eigentlich nur auf die Jesus-Jünger. Auf den Christus baut gar keiner. Als Christus ist er eigentlich gar nicht gefragt. Weil als Christus kann es gar keine Kirche geben. Aber als Jesus natürlich. Die Liebe ist natürlich immer auszuschlachten. Also gut sein, Liebe, diese ganzen Konzepte, er hat nur als Jesus hat die vertreten. Als Christus hat er das ewige Leben gezeigt. Mit dem ewigen Leben gibt es ja, was gibt es da zu erreichen? Und wer muss dafür gut sein? Wer muss die 10 Gebote denen folgen oder daraus was machen? Also es gibt die Jesus-Kirche und dann die Mystiker in der Kirche, die vielleicht dann den Christus, wie bei den Sufis und den Islamisten, ist auch so eine Trennung. Der Islam ist dann dem Strafen in Allah, Allah, Mohammed und der Sufis sind, dann lösen sich auf in dem ganzen Konzept. Das gibt es auch im Christentum, das Gleiche. Das war Ecke, ne? Ja, Mysterienschule, von die Traktate von ihm. Ja, da hat sich ja Ulrich Tolle seinen Namen hergeholt. Eckhart Tolle. Wahrscheinlich war er da noch ein Rockabilly oder so. So aus Ehrfurcht vor Meister Eckhart, sein Idol, hat er sich dann Eckhart genannt. Ulrich Tolle. Und man kann natürlich schlimme Sachen, Ulrich Töle oder so, das geht nicht. Tolle ist okay, aber Töle. Ich hätte mich auch umgenannt. Wäre ich nicht Karl gewesen schon von Anfang an. Charlemagne. Ach Gott, Namen. Haben wir irgendwelche, die... Martin, hast du eigentlich von Osho einen anderen Namen? Na? Als Wiener undenkbar. Och, da gibt es bestimmt einige Satyamas oder so. Ich hätte damals alle nach München gegangen. Weil in Wien hätte man nicht ertragen können. In Wien gibt es schon eine kleine Community, weil das ist ja fast mehr Wild Goose Leute von Bennett. Die haben auch lauter Sanskrit-Namen. Wisst ihr, was gibt es da? Remy Joshua Novak. Rem Osho? Oder wie ist der? Joshua. Der Joshua-Tree. Der Chiemsee. Chiemsee? Wer hieß Chiemsee? Unser Kung-Fu-Lehrer, der Meister Wang, hat, von dem habe ich den einzigen Namen von einem Lehrer erhalten, der hat immer gesagt, Martin Lieb. Martin. Anspielend auf diesen Harmoniebedürfnis. Immer lieb sein. Ist er nicht lieber Martin, sondern Martin. Ja, die geben halt immer das Gegenteil von dem, was man ist. Ja. Also die Kriegerin hat immer Shanti gekriegt. Shanti, Shanti. Und die so ein bisschen sanfte, die war dann immer die kleine Satyama oder so, die kleine Kriegerin oder so. Scheiß. Durga, ja. Ich hoffe, du hast den Namen Durga. Die Kali-Figur im Tibet, oh Gott, oder? Musste nur noch die Quotenköpfe um den Hals tragen. Gott, oh Gott. Aber ich würde sagen, Krishna und Christus sind so, könnte man zusammenfügen. Aber. Na gut. Noch Fragen? Wenn ich in Indien sage, ich heiße Krishna, dann verstehen sie immer Krishna. Weshalb jetzt Krishna? Weil du aus Rinderwahn kommen könntest? Mad Cow Disease. Da kommt Krishna her mit seinen Kühen. Hm, Krishna? Mhm, da war ich schon. Da war's schon. Jetzt dabei. Wir sehen die sofort. Das sind wir. Christa. Weil wir bei Krishna sind. Was ist der Unterschied zwischen Krishnamurti als Lehrer und dir? Wesentlich. Er war ein Lehrer, ich habe wirklich keine Ahnung. Welcher Krishnamurti? Krishnamurti, Jiddu, da wird jeder Jiddu von sagen. Wenn du Krishnamurti sagst, meinst du Jiddu. Ja. Wenn du Uji meinst, sagst du Uji. Du sagst dann nicht Uji Krishnamurti, das ist einfach Uji. Und Krishnamurti ist Jiddu. Fertig. Okay? Ja. Okay. Rutscher? Ja. Wir glauben hier oder auch nicht. Hast du den Storken Kaffee trinken? Also in der Tendenz dann doch schon eher Uge. Wenn überhaupt. Also Jiddu ist mir zu sanft. Und Tausende von Schülern, wer will die denn haben? Hm? Dafür musst du schon allgemeingültige Sätze verzapfen und Versprechungen und ein Weltenlehrer sein. Also das ist dann schon tolles Geschichte. Also tolle würde ich zu Jiddu packen. Und dann gibt es andere. Das war damals Aurobingo und Amana. Gab es auch so eine. Der eine war ein Weltenlehrer und der andere eben ein Satguru, der auf das, was auch immer. Aber beides ist halt ständig immer da als Prinzip und zeigt sich dann in verschiedenen, was auch immer. Nenn es Lehrer oder mit Doppel-E. Beides. Briefkastenlehrer gibt es auch. Die Apostel. Ja, das war immer schon so. In der ganzen Geschichte. Es gab die Advaita, also die Non-Dualisten, und dann gab es die Vedanta-Meister. Und Jiddu war, würde ich eher sagen, Vedanta. Tja, noch was. Wer sagt das? Wer sagt das? Darf ich dazu was sagen? Ich meine, der Krishnamurti gibt sehr viele Empfehlungen. Aber auch der Ramana gibt ja viele Empfehlungen. Gibst du Empfehlungen? Ja, ständig. Aber keiner folgt denen. Ich gebe auch Namen, aber nein, die stimmt auch, du gibst mir. Du hast heute schon viele Empfehlungen. Ja, sag ich. Stimmt, ganz ernst gemeint. Ja, und ich gebe auch Namen, aber keiner will sie haben. Ja, vielleicht. Hm? Ja, vielleicht. Aber möchte er Mahatma, Mahatma nicht? Wer möchte schon den Namen ganz durcheinander tragen? Die Steigerung wäre nicht alle beieinander, aber es ist immer einander drin. Du weißt. Immer Glückseligkeit. Aber keiner will die Namen haben. Ich verteile ständig Namen, aber keiner will sie tragen. Ja, macht dir nichts, ich meine, das ist nicht schlimm. Ich gebe auch immer Hinweise. Du gibst viele Empfehlungen. Ich gebe Empfehlungen, aber keiner folgt ihnen. Gott sei Dank. Keiner kann ihnen folgen. Der Wille ist vielleicht da, aber das Vermögen fehlt. Da muss man schon. Ist das so wie jemand wie der Herr Krishnamurti zum Beispiel, der empfiehlt ja seinen vielen tausenden Schülern. Empfahl, ja. Er hat sich auch empfohlen inzwischen. Ja, aber er hat sich ja schon empfohlen. Man kann ihn auch nicht mehr fragen, wie er es gemeint hat. Es gab eine Tradition in Indien, da wurden alle Schriften von einem Lehrer verbrannt und vernichtet, wenn er gestorben ist, mit dem Feuer. Damit mein Stuhl, der rückt da. Was? Der Stuhl schnarcht. Der Stuhl schnarcht. Nimm mal Stuhlgang. Nee, das fand ich eigentlich gut, so die, wenn einer tot ist, vergessen. Weil man kann nicht mehr fragen, wie er es damit, ja darum, ja, das ist ja das Schlimme. Tote Meister leben am längsten. In Indien werden auch nur tote Meister für heilig erklärt, also Samadhi, weil dann können sie keinen Scheiß mehr bauen. Hinterher. Das ist alles so auf Sicherheit gedacht. Wenn je, in der katholischen Kirche auch, 100 Jahre danach. Wer? In der katholischen Kirche 100 Jahre danach wird er heilig gesprochen, so schnell nicht. Der Papst ist schneller heilig. Der hat so eine Ausnahme. Das reicht doch. Ist er selig? Ja, weil selig sind die Armen im Geiste. Also in 100 Jahren ist der Geist erst richtig arm. Okay. Heile, heile Gänschen. Nee, ich wollte keinen. Also nach Christus, also wenn wir über Christus reden, der hat immer ständig über das lebendige Wort geredet, wenn dann überhaupt. Und das lebendige Wort ist wie Meditation ohne Absicht. Da gibt es keine Belehrung drin. Und da wird auch keiner irgendwem sagen, wie er zu sein hat oder was er zu tun hat. Der kennt gar keinen. Zum Beispiel der Christus wäre das Christusbewusstsein, was gar kein Ajani kennt, also kein Unwissenden kennt. Er spricht immer zu dem Wissen direkt. Was Rama denn von Eye to Eye, also von Auge in Auge, gleicher Öhe, wo selbst zu selbst spricht. Und wo es nicht mehr einen Meister und einen Schüler in verschiedenen Ebenen gibt. Das wäre Christusbewusstsein. Aber wem sage ich das? Ne? Ist immer die Frage, wer sagt was zu wem? Und da gibt es halt dann eben der natürliche Zustand, aus der er dann zu dem natürlichen Zustand spricht, der gar nicht verändert werden muss, weil du eben schon absolut bist, was du bist, also gleiche Augenhöhe. Von Absolutheit zu Absolutheit oder eben das relativ Höhere zum relativ Niedrigen. Und wenn du mich jetzt Jiddu fragst, dann ist doch noch was relativ Höheres da, was ich da höre. Zu etwas relativ Niedrigen, was noch etwas tun sollte und Empfehlungen gibt, wie man dazu wird oder so. Aber ich habe nicht viel gelesen von ihm. Aber wenn ich die Stimmung so kriege, so als Lehrerstimmung, und bei Ramana ist das ist Auge in Auge. Da gibt es dann Empfehlungen, aber Auge in Auge. Da gibt es halt, wenn ihn einer fragt, ich möchte besser schlafen, weil ich so viel die Gedanken lasse mich in Ruhe, ja, dann Sattfisch leben. Also das nicht mehr essen, kein Garlic, kein Knoblauch mehr, keine Zwiebel oder solche Sachen. Das sind praktische Hinweise. Das heißt aber nicht, dass du dadurch zu dem wirst, was du bist. Also du reißt nicht deine Natur dadurch. Und doch gibt es im relativen Leben halt viele praktische Hinweise. Und sattwisch leben ist halt nicht so schlecht, weil möglicherweise hast du dann weniger Probleme im Körperlichen und im Geistigen. Und das muss man wirklich unterscheiden. Die Hinweise von Nyasagata und Ramana sind auf der relativen Ebene in der Art. Übe, wer bin ich und das Ganze, aber der Nebensatz wird immer wieder hingestellt, aber dadurch wirst du nicht zu dem, was du bist. Immer wieder als Hinweis. Ja, du kannst was tun, und wenn du eben das und das, den Frieden, der relative Frieden erreichen willst, dann gibt es die Wege dahin, auch die Hinweise, aber dadurch wirst du nicht den Frieden erreichen, der du bist. Also ja, du kannst was tun, du musst doch was tun, du kannst nicht nichts tun. Und wenn du was tust, dann ist das möglicherweise besser als das, wenn du in diesem sogenannten relativen Leben das und das erreichen willst, als Ziel hast. Aber trotz deiner Bemühungen oder Nichtbemühungen wirst du nicht zu dem, was du bist. Und das ist das Einzige, was wert ist zu sein. Also das war immer da, als dieses Paradox, was immer darauf hingewiesen wurde. Ja, du musst, aber du wirst nicht werden dadurch. Tja. In der Hinsicht. Also es muss ja eigentlich immer, ja, du kannst und du musst, aber dadurch wirst du nicht. So oder so. Also wenn mich einer fragt, wie kann ich, ja, was weiß ich, harmonischer durchs Leben gehen oder wie kann ich meine Freundin behalten? meine, da würde ich vielleicht nicht drauf, da würde ich vielleicht nicht drauf antworten. Nein, der Hinweis wäre immer, versuch sie loszuwerden. Dann behältst du sie meistens länger. Ja, kein. Ich mache halt Witze drüber. Ich nehme es nicht, Gott sei Dank, oder kann es nicht so ernst nehmen. Viele Dinge. Da beschweren sich auch viele drüber, dass ich sie nicht ernst nehme. Habe ich schon gehört. Aber was soll ich machen? Was? Das ist mir so schwer. Ich bin auch zu faul dafür. Ja, wenn man lässig ist, nimmt man es nicht ernst, und wenn man es ernst nimmt, ist man nicht mehr lässig. Ich bin halt laissez-faire. Du kannst werden, was du bist. Nein. Das kannst du nicht. Was? Man kann werden, was man ist. Man kann nicht werden, was man ist. Wie willst du werden, was du bist? Das mach mir mal vor jetzt. Sieh mal alle, was wir sehen. Wer ist denn alle hier? Wir Menschen. Wir Menschen. Nee, wir brauchen Bier, um eins zu sein. Wenn wir jetzt alle besoffen sind, ist vielleicht möglich. Aber sonst ist eine intellektuelle Scheißübung. Wir können nicht werden, dass wir sind, weil wir es schon sind. Was? Da ist kein Wir drin. Das ist noch niemals ein Du. Du wirst nicht werden, ja, was du bist. Nie warst du wertvoller als gestern. Wir sind alle von gestern. Aber von heute gibt es keinen. Wir sind alle irgendwann mal entstanden als Idee, und das ist alles von gestern. Vergangenheit. Und was du jetzt versuchst, ist Vergangenheitsbewältigung. Das wird nie aufhören. Da sagt der große Lehrer genau das Gegenteil, interessanterweise. Der was? Der Menschheitslehrer sagt da genau das Gegenteil. Ja, das meine ich. Und das ist das, was uns unterscheidet. Ja. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Das ist der murrende Gott, heißt das. Murri. Der murrt die Kuh. Da kriegt es. Nee, da gibt es die Wesentliche. Also, der eine sagt, man kann, und der andere sagt, man kann nicht. Und beides sind Konzepte. Und weder noch, würde ich sagen. Weder kannst du, noch kannst du nicht. Weder noch. Kannst du aber das so tun, als ob. mach dich mal als ob in die Hose. Erübrigt sich nicht jeder Ratschlag. Der was? Erübrigt sich nicht jeder Rat. Warum? Es macht doch Spaß. Man ist wie ein, du sprichst jetzt eigentlich wie ein V. Ein V muss einen Rat schlagen. Und dann sieht er am besten aus. Das zeigt auch seine Schönheit im Ratschlag. Er schlägt einen Rat und dann zeigt er sein ganzes Geweih gefedert. Muss ja auch nicht. Die Schönheit braucht doch keinen Sinn. Welche Schönheit fragt nach, also die Natur von Schönheit, wenn die Sinn macht, ist sie keine Schönheit. Nützlich. Das ist nützlicher Scheiß dann. Ja. Schönheit ist das, die Kunst, die braucht kein, wenn Kunst Sinn hat, ist sie keine Kunst mehr. Also wenn sie wirklich was bewirkt, wenn sie funktioniert, eine funktionierende Kunst ist doch keine Kunst. Gebrauchsgrafik. Das ist Gebrauchsgrafik, ja. Das ist so wie real existierender Realismus in unseren ostdeutschen Gefilden. Ist so. Das ist dann, das sind Plakate für das System von irgendeiner Idee. Aber Kunst ist doch frei von Sinn. Ja, ja. Die Ratschläge in der Relativität, von denen du gesprochen hast, die gegeben werden, sind ja, heiße Luft. Ja, als Kind hat man das Rad genommen und hat es geschlagen, dann lief es. Das sind Ratschläge. Damit das Samsara, das Rad des Lebens, sich weiterdreht, da gibt es Ratschläge. Und dann einen, der so doof ist, ist zu verfolgen. Das hält den ganzen Zirkus am Gange. Was ist daran? Oder am Ganges. Alles hält sich am Ganges auf. Und dann denkt man, am Ganges ging es vielleicht mal. Geht auch nicht. Das ist immer die Vergangenheit des Ganges. Ganges? Welchen Gang muss ich jetzt einlegen, damit ich vorwärts komme? Manchmal, dann kommen die Rückwärtsgang-Messias. Du musst zurückblicken. Religion, nicht Evolution. Revolution. Auch schön. Kopf ab. Kali. Revolution française. Bang, bang. Alle Franzosen weg. Sagte der Franzose. Okay. Es gibt viele Ideen, wie man die Welt nicht retten kann. Schon verrückt, ne? Ich fünf. Ja, die 10 Gebote waren auch nur Ratschläge Gottes. Und hinterher, weil sie nicht befolgt, dann schlägt der Rat der Alte. Und will das goldene Kalb wieder abschaffen. Mosert rum, der Moses andauernd. Ständig am Mosern. Hier habt ihr den richtigen Moses gehabt, hier, Hans Moser. Hallo Dienstmann, der war wesentlich zu etwas zu gebrauchen. Aber Moses, der Führer, der Hitler der Juden, gelobte Land. Jeder hat so einen Idioten, der irgendwann mal Sarkozy oder so, oder Berlusconi, Marconi. Ach Gott, oh Gott, das ist so viel. Was soll man daraus machen? Wenn die Weisheit regieren würde, würde man sagen, es würde anders aussehen. Aber wie? Vielleicht würde sich gar nichts ändern. Wer weiß das schon? Intelligenz an die Macht. Wenn man schlau ist, dreht man sich um. Ne? Es gibt einen schönen Witz über den Vatikan. Die drei wollen Urlaub machen. Der Vater, der Geist und der Sohn. Wo fahren wir diesmal hin? Sagt der Vater, also der Gott fragt, ja, lass uns mal in Sinai gehen. Da war es letztes Mal schön, richtig super da. Büsche brennen und alles scheiße und so. Okay, dann sagt er, und Jesus, wo ist er? Ich war in Jerusalem. Da haben sie mich letztes Mal nicht so gut behandelt, aber mal gucken, wie es jetzt aussieht. Dann sagt der Heilige Geist, ich will meinen Vatikan. Wieso das denn? Da war ich noch nie. In der Richtung. Der heilige Stuhlgang. Mann, Mann, ja. Wisst ihr, dann sagen sie, ich wäre frech. Dabei erzähle ich nur Witze. Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt man. Ne? Nicht wegen etwas. So, gut. Weiter im Comics-Trip. Eine persönliche Frage. Wie gehst du persönlich damit um, wenn so nervige Gedanken überfallen? Oder wenn du mich jetzt was fragst. Oder was machen wir da diese Morgen? Oder was? Sagst du, ach, ist ja wurscht. Nee, wenn ich jetzt noch Aktien hätte, würde ich schnell verkaufen. Wenn du mich fragst. Nachdenken, was mache ich? Nein, ich würde gar nicht mehr nachdenken. Ich würde raus damit, raus. Einen Entschluss raus. Nein, den habe ich schon gefasst. Ja, vorher. Raus. Okay. Ab 60 oder ab knapp 60 sollte man keine Aktie mehr haben, sondern nur noch Renten. Weil und man kommt ins Rentneralter. Einen neuen Ort fährst, und bitte? Wenn du zu einem neuen Ort fährst, da sitzen lauter Wolfgangs und du denkst, oh mein Gott, wie kriegst du das weg? Gehe ich. Ich meine, magst du doch was oder denkst du? Ich habe keine Ahnung. Alle Spekulation, ich weiß nie, was ich tue. Wie soll ich gerade nur mal wissen, was als nächstes kommt? Das einzige Mal, wo ich gegangen bin vom Talk, war in Stuttgart. Nach 10 Minuten. Also hat sich gestört sozusagen? Nein, nein, da wollte ein anderer nicht gehen. Ja. Der hat nur gestört und da habe ich gesagt, jetzt gehst du lieber und dann wollte er die Polizei rufen. Aha. Ohne Polizei gehe ich nicht. So, dann gehe ich lieber. Also du meinst, du magst die Polizei nicht. Du bist das. Schnarcht mit ihrem Stuhl. Du meinst, du handelst einfach nur. Nein, es passiert einfach. Es kommt dir kein Gedanke, dass du... Der kommt auch von selbst. Genau. Aber der stört dich dann. Es stört alles. Von vornherein stört alles. Nee. Wenn alles stört, dann ist es okay. Wenn es manchmal stört, manchmal nicht, dann wird es gefährlich. Es stört eigentlich immer. Nur weil, wenn es dich gibt, stört es dich schon. Von Grund auf stört es. Das nennt man Störenfried. Das ist diese Wurzelidee von ich, die stört von Grund auf. Dieses kleine Früchtchen, was vom Apfel vom Baum des Lebens gefallen ist. Dieser Adamsapfel da. Der stört. Der ist verdammt und nicht zugenäht. Der stört von vornherein. Und sofort, weil da Störung ist, fängt es, ist unangenehm. Naja, aber es wird mir schwerfallen, nur Störungen zu sehen. Aber es ist doch nur Störung, ist doch super. Mhm. Wenn alles Störung ist, stört es doch gar nicht mehr. Ja, dorthin komme ich nicht. Es stört doch nur etwas, weil was anderes nicht stört. Ja, das ist ja ein Konzept. Nee, das ist so, wie es ist. Ach so, passiert vielleicht. Ja, du fragst mich ja, oder fragst du dich jetzt? Das war eine blöde Frage. Ja, es war echt blöd. Nein, das ist doch das, wenn alles stört, von Grund auf, von was auch immer ist oder nicht, es stört, dann stört es nicht mehr. Es störte, es stört und es wird stören. Fertig. Es stört sich nur, wenn es keine Störung gibt. Die gibt es nicht. Sobald es dich gibt, stört es. Grund auf. Es gibt keinen Moment, der nicht stört. Weil jeder Moment ist eine relative Erfahrung von Sein. Die stört an sich schon. Da können wir auch sagen, alles ist gut. Nee, alles ist Mist. Und das ist wirklich dumm, sich in diesem Misthaufen von was immer stört, sich zu finden. Und versuchen, diesen Misthaufen fruchtbar zu machen. Also diese Störung störenfrei zu kriegen. Das ist diese Sisyphus-Aufgabe, die... Du versuchst etwas Unmögliches. Du versuchst einen Frieden, etwas zu bringen, wo nie Frieden sein wird. Das ist auch Christus im Thomas-Evangelium, wenn du das liest. Genau das, da wo Welt ist, da wo du bist, da wo etwas ist, ist Störung, da ist Krieg. Das eine ist im Krieg mit dem anderen. Na, wo siehst du dich dann so? Ich sehe mich doch nirgends. Wie machst du das? Ja. Ich sehe kein Land. Geschweige denn Wasser. Also wenn ich mal jetzt sage, okay, von dem kann ich nichts lernen, toll, weil dem ist nichts, dann ist es hart, weil jetzt ist es lustig. Ja, aber du lernst ja gerade nichts. Das muss ich jetzt noch mir schwer arbeiten, dass ich jetzt nichts gelernt habe. Da musst du noch dran arbeiten. Dass ich jetzt nichts lerne. Aber es ist ja nicht so lustig. Ich glaube, ich habe Angst, dass nichts los ist. Dass du dich zu Tode langweilst. Genau. Weil zu Tode lachen ist angenehmer. Das stimmt. Da stimme ich mal überein. Ja. Tod lachen ist doch angenehmer als Tod arbeiten. Ich weiß nicht genau, was. Nee, aber das ist doch auch Buddha. Also die was auch immer seine Erleuchtung oder seine Realisation ist, dass er das nie realisieren wird, was er ist. Er hat total versagt, an sich selbst zu kennen. Also Frieden zu finden in der Welt oder in der Existenz, im Sein. Er hat überall geguckt, er hat so tief und so hoch geguckt und meditiert und was auch immer. Und er hat nicht das gefunden, nachdem er sich gesehnt hat, nämlich Frieden oder sein Selbst, was immer. Und das ist absolute Versagen. an dem, nämlich das zu kennen, was man ist. Und daran eben zu verweilen, in diesem absoluten Nicht-Kennen von dem, was man ist. Weder sich also zu kennen, noch nicht zu kennen. Nämlich das zu sein, was sich weder kennt, noch nicht kennt. Das ist deine Buddha-Natur. Und die wird sich nie zeigen in dieser Welt. Die wird auch nie sichtbar sein für irgendwen anders. Es hat sich nie gezeigt und wird sich nie zeigen. Und es wird nie ein Buddha die Welt betreten. Und hat nie die Welt betreten. Und keiner von euch wird der Erste sein, der seine Buddha-Natur realisiert. Also zu realisieren, dass das, was Realität ist, nie zu realisieren gibt. Weil wenn es zu realisieren wäre, gäbe es zwei Realitäten. Das wäre ja, ist ja allein die Annahme, dass das geht, ist ja die Hölle. Dass du schaffen könntest, diese Hoffnung, diese Annahme, dass du dich kennen könntest, das ist die Hölle. Und damit bedingt sein kannst an Kennen und dass es da einen gibt, der dich kennen kann und dann möglicherweise auch beherrschen kann, kontrollieren kann, dass wenn du dich kennst, auch andere dich kennen können. Das ist doch die Hölle von Kenntnis. Darum ist der Guru in Indien, der Kenne, der Lichtbringer, wird auch Teufel genannt. Also nur der Teufel kennt sich und die Hölle. Gott kennt weder Himmel noch Hölle. Er kennt noch niemals Gott. Wo da, wo Gott sich kennt, schafft er seine eigene Hölle. Ist er sein eigener Lehrer. Und gibt sich Hinweise und Unterrichtungen. Und nur in der Hölle musst du was lernen. Und nur in der Hölle hast du das Bedürfnis, aus ihr rauszukommen. Und das heißt, der Erlösungsgedanke ist einfach, weil die Menschen damit besser... Das war Jesus. Das ist Jesus als Erlöser. Aber als Konstrukt, damit man es halt besser hinkriegt. Nein, aber als Christus wurde der Erlöser, der dich von der Erlösung erlöste. Ja, der Buddha war ja, also glaube ich, dann erlöst, wie er das geschafft hat. Nicht? Der war nicht erlöst. Ach so. Er hat gesehen, dass er sich nie von dem lösen kann, was er ist. Indem er, du kannst dich nicht lösen von etwas, was du bist. Das kann ja auch unangenehm sein. Ach, hör auf. Na, es kann ja eine Erlösung sein. Es bleibt ja immer noch ein Erlöster zurück. Das ist immer noch ein relativer Fuzzi. Der Erlöste. Von was löst er sich denn? Ja. So, komm her. Wer soll das denn sein? Kann man eben gar nicht vorstellen. Hm? Das kann ich mir ja eben nicht. Doch, das kannst du dir vorstellen. Darum gibt es dich ja als Wolfgang. Du kannst dich nicht befreien von etwas, was du bist. Du kannst dich nicht lösen von etwas, mit dem du nie verbunden warst. Du bist das Sein ohne Zweites. Was kann sich von keinem Zweiten lösen? Aber das ist ja das Unangenehme. Das ist doch nicht unangenehm. Ja, du denkst immer noch, du bist halt der Greifer, den hatten wir heute Mittag schon. Ja, da warst du nicht da wieder. Ja, wenn ich zu lange rede, kommen die alten Probleme wieder hoch. Der Greifer. Immer in die Luft greifen. Aber der Buddha lehrt doch in den vier edlen Wahrheiten eben als letztes, ja, das Aufheben des Leidens. Ja, indem du bist, was du bist, weil indem du bist, was du bist, kannst du nicht unter dir selbst leiden, weil da nichts Zweites gibt. Wo es nichts Zweites gibt, gibt es auch nichts, unter dem du leiden könntest. Das ist der Hinweis. Der achtfache Weg, der vierfache, der große Wagen, der kleine Wagen. Alle Möglichkeiten, wo du versuchen kannst, dich nicht zu kennen. Also alle buddhistischen Übungen sind des Versagens. Sind Versagerübungen. Mag ich, das sind noch Hinweise. Guck da und finde dich da nicht. Dann guckst du da und finde dich da nicht. Dann guckst du da und findest da nicht. Nisargadatta Ramana würde sagen, guck im Äußeren, hast dich nicht gefunden. Guck innen, findest dich auch nicht. Ein unendliches Äußeres, ein unendliches Inneres. Also es ist eine Versagertechnik und die ist super. Also wenn überhaupt Hinweise, dann du wirst versagen, aber guck für dich selbst. Und finde raus, dass es da nichts zu finden gibt. Das klingt erlösend. Bitte? Das klingt aber erlösend. Ja, das ist sehr positiv. Ja, aber das ist die ultimative Medizin bei Nisargadatta. Das ist im Nichtfinden von dem, was du bist, bist du, was du bist. Ja. Aber nicht empfinden. Ist ja keine Erlösung von etwas. Du wirst ja deshalb nicht mehr. Du hast dich einfach nicht gefunden in irgendetwas und bist immer noch das, was du warst, bist und sein wirst. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja nicht etwas, was du dann dazugekriegt hast, als etwas, was du gefunden hast. So ein Mehrwert. Es ist einfach das zu sein, was weder findbar noch nicht findbar ist. das sich weder im Äußeren noch im Inneren zu finden gibt, was dir näher ist als alles, sogar dein Auge, nämlich das, was du bist, was du nie verloren hast. Aber wenn du eben gucken willst, schau überall. Macht ja nichts. Sport spielt Spannung. Spiel ohne Grenzen. Kinder, vermehret euch. Es ist gescheiter zu scheitern. Nee, du musst deinen eigenen Scheiterhaufen basteln. Und darin verbrennst du vielleicht, im Gewahrsein des Scheiterns, verbrennt die Idee, dass du dich jemals kennen kannst. Wer weiß? Das klingt nach Ziel. Ja, warum nicht Ziel? Macht sich jetzt weniger, wenn du ein Ziel hast? Die Frage ist, kümmert es das Sein, ob du ein Ziel hast oder nicht? Ich glaube nicht. Und ich würde dir nie sagen, du darfst kein Ziel haben. Ja, ja. Wer bin ich denn? Hin und her. Einmal stört es mich, einmal stört es mich. Ja, du bist. Manchmal bist du Wolf und manchmal nur Gang. Und wenn beides zusammenkommt, dann geht Wolf aufs Toilette. Dann tritt er aus. Dann tritt er aus. Das fühlt sich gut an. Apropos. Apropos, ja. Apropos. Apropos. Dann wird er sehr populär. Man trifft sich auf der Toilette mit Gleichgesinnten. Aber früher hast du schon auch solche Gedanken gehabt, oder? Das ist jetzt hier wieder Wolfgang Wild. Zurück ins Reich. Zurück ins Reich. Komm, früher warst du auch ein bisschen doof, ne? Oder? Ja. Meinst du, jetzt ist nichts mehr los? Jetzt sagt er mir, jetzt ist aber tote Hose, wa? Früher war ja noch Interesse. Da kam noch was hoch. Ja, vielleicht kommt noch ein Zustand. Ja. Noch ein Zustand. Nachdem ich das nicht, dann gehe ich zum Wo es wieder Auferstehung gibt, oder was? Erlösung. Herr Doktor, ich kann gar nicht mehr pinkeln. Also müssen wir nach dem Sex das Ding wieder abnehmen. Es gibt wirklich Hinweise. Und solche Hinweise gebe ich gern. Man sollte das Ding auch mal wieder abziehen. In der Gummizelle des Seins. Ja. Jetzt schnarcht wirklich wer. Oh. Im Gartenstuhl, der. Ja, gut. Hier noch was. Du sprichst dauernd von. Was du bist, deine Natur und das. Ja. Hinweise auf deinen natürlichen Zustand. Ist es nicht auch eine Fiktion? Ja, aber das sagen wir immer, ist das nicht auch eine Fiktion, aber ich sage immer, probier es erstmal aus und dann sprechen wir weiter. Weil das, was du gerade versuchst, ist wieder so ein Überlebenskampf. Der Intellekt möchte natürlich da auch damit ein Konzept draus machen und dann natürlich, ja, ist auch nur ein Konzept. Da muss ich auch gar nicht erst probieren. Aber der Intellekt, der produziert ja diesen Gedanken. Welchen? Ja, diesen Gedanken von diesem Gedanken. Nein, der Intellekt produziert nichts. Ja. Drückt es aus. Auch nicht das. Du meinst also, der Intellekt ist ein Arsch. Wenn es ihn nicht gäbe, könnte ich das gar nicht. Er drückt sich aus. Kann man über etwas reden, was man, über das man gar nicht reden kann? Klar kann man darüber reden. Jede Nacht bist du im Tief-Tiefschlaf und da können wir darüber reden, dass du auch in der absoluten Abwesenheit eine Anwesenheit von einem Deutschen oder Nicht-Deutschen oder überhaupt wem bist. Du brauchst keine Anwesenheit von einem Wissenden, um zu existieren. Deine Existenz, deine absolute Existenz braucht keine Erfahrung von Existenz, um zu sein. Und die Erfahrung machst du jede Nacht. Dafür musst du nichts wissen. Und das wirst du jetzt nicht hier hervorzaubern können oder relativ machen können. Die absolute Erfahrung, dass es dich gibt, die ist, die in der Abwesenheit einer Anwesenheit von irgendwem oder irgendwas ist, ist hier und jetzt das, was sie ist. Sich als das zu kennen, was ich weder kennen muss noch nicht kennen muss, ist deine Natur und das ist dein natürlicher Zustand. Was ist daran so schwer? Dass man müsste nur schlafen. Bitte? Man müsste dauernd schlafen. Wenn du kannst. Jeder möchte nie mehr aufwachen. Wenn du da einen Knopf gäbe, bevor wach werden, hier drücken, weiter schlafen, der Knopf würde ständig belegt sein. Oder aufwachen, hier Welt weg, drücken, hier Welt weg. Du würdest nur noch drücken. Darum nennt man es Verdrücker. Da will sich einer verdrücken, aber er findet den Knopf nicht. Weil das wäre so einer, der sagt, ich weiß, wo der Knopf ist. Du musst mir folgen. Du musst bloß auch erstmal die Kraft sammeln für deinen Daumen, damit du drücken kannst. Und die Übungen machen und das machen. Gott, oh Gott. Also ist das Einfachste, das Wissen zu sein, ist unmöglich nicht zu sein. Du bist das Wissen, das gar nichts wissen muss, um das zu sein. Und das mit und ohne Wissenden ist. Was immer dieser Wissende weiß oder nicht weiß, ist ein Schmarrn. Relatives Wissen wird dich nie zu dem machen, was du bist. Du hast dich im relativen Wissen nicht verloren und du wirst dich darin auch nicht finden. Was ist daran so schwer? Frage ich euch, ihr Schwerarbeiter. Ihr verliert euch in eure eigenen Vorstellungen. Und das, was wirklich euch verlieren lässt, ist, dass ihr euch findet. In dem Moment, wo ihr euch empfindet als etwas, als Körper, als Mensch, als Gewahrsein, habt ihr euch schon verloren. Also im Finden verliert man sich. Das ist das Paradox. Indem du dich findest, hast du dich schon verloren. Aber dann willst du das Gefundene loswerden. Weil desto mehr es losfinden willst, nicht empfinden willst, empfindest es. Dieser Phantomschmerz ist nicht wegzukriegen. Totaler Beschiss. Von vorne bis hinten. Ja, wir sagen nicht genau das auch die Buddhisten, sondern das Attachment, das Greifen, das Anhaften ist genau der Grund dafür, dass du eben... Ja, aber versuch mal nicht zu greifen. Der Nichtgreifer. Genau. Ja, und dann? Wie lange hältst du das durch? Probieren. 2 Sekunden? Eine Sekunde? Ein Bruchteil? Das nennt man ja, die Taoisten sagen, der Nichtgreifer verzieht sich in das Gewahrsein des Nichtgreifens. Das ist er ja. Und dann hält er sich dann für Tausende von Jahren und Tausende von Leben auf. Ja, aber irgendwann, ganz spontan aus dem Unfall, geht er zurück auf den Marktplatz. Und da ist keine Sekunde vergangen. Der hat gerade angefangen, sein Glas zu heben und ist genauso durstig wie gerade davor, weil da hinten gibt es keine Zeit. Und da vorne geht es nicht weiter ohne ihn. Geht er nach vorne, ist er genauso durstig, muss das Glas genauso austrinken wie vorher. Er hat nichts gewonnen. Da vorne wartet es immer auf ihn, damit er wieder da ist, damit es weitergeht. Es gibt kein Entkommen. Du kannst keinen Aspekt von dir vermeiden. Egal wie lange du dich... Das ist aber, glaube ich, jetzt der fundamentale Unterschied zwischen zum Beispiel Krishnamurti. Ja, da sag ich doch. Die sagen, du kannst. Und ich sag, du kannst nicht. Genau. Das ist entscheidend, weil für mich ist das so quasi der Kern. Der Kern deiner Botschaft. Des Pudels Kern. Er kann das Buch der Karl verstehen. Eigentlich. The Great Finding of Karl's Kern. Kerni Kerni. Colonel. Carry Carry. Cash and Carry. Ne, eigentlich stimmt es nicht genau, aber Bleib da. Hört sich auch mal gut an. Bleib da. Ja, Schönheit. Super. Bleib da. Nein, ich sage weder noch. Ich sage weder du kannst, noch kannst du nicht, weil der, der könnte oder nicht könnte, der hat gar keine Existenz. Wisst ihr, da wird, verschnupft sich schon was wieder. Die andere Aussage wäre, ja, im Traum kannst du oder kannst du nicht, aber in Realität gibt es weder das eine noch das andere. Was soll man tun? Also in der Verwirklichung ist alles möglich. Aber dadurch wird die Wirklichkeit nie mehr oder weniger oder braucht auch nicht verschiedene Spielarten von Verwirklichung. Und manchmal kann etwas davon und manchmal kann es nicht, aber wen kümmert es überhaupt? Ob der kann oder nicht kann. Krishna oder Krishna nicht. Ja, die Frage ist wirklich, wen kümmert's? Find mal den, den es kümmert. Und du findest eigentlich immer nur ein relatives Ich, was den es kümmert, den Kümmerer. Den kümmert's. Aber wenn du das wärst, müsste dieser Kümmerer ununterbrochen sein. Und der ist halt nur 10% am Tag manchmal da. Also der hat nur eine Realität von 10% am Tag allein, geschweige denn nachts, wenn du schläfst. Das ist so also eine temporäre Erfahrung von einem Kümmerer. Aber du kannst dich doch nicht als, das ist doch nicht deine Natur, was du mal gerade mal so kurz mal aufflammt als Erfahrung und dann wieder weg ist. Oder anders. Ist meine Natur mit der Natur ident? Nee. Meine Natur, ja. Guck ident. Das ist meine. Das ist traumhaft, also bei Kukident haftet es wirklich. Du kannst wieder mit kauen, so ungefähr. Kukident. So, wenn du die dritten Zähne hast, hilft's. Weil die Oberbein schreibt einmal, der Natur ist es egal, ob jemand stirbt oder lebt. Für die Natur nie was gelebt. Eben. Und da gibt es gar keinen Tod. Eben. Für Leben gibt es nein, für Leben gibt es weder Leben noch Tod, weil Leben kennt gar kein Leben. Und das, was Leben kennt, ist schon tot. Also mein gibt es da drin nicht und deins auch nicht. Das ist das Wesentliche. Meins bleibt meins und deins werde meins. Das ist die Natur des Meins. Das haben wollen, mehr. Meins, meins, deins, meins. Nein, diese ganze meine Natur grüßt deine Natur, das, was ich bin, grüßt das, was du bist. Hört sich alles super an. Namaste, Namaskar, irgendwas. Aber wishful thinking nennt man das in Englisch. Der Gruß des Seins ans Sein. Grüß Gott. Das versucht man hier in dem Fall. Nimm das mal persönlich. Dann hast du schon einen kleinen Napoleon in dir. Aber ich habe eben das Gefühl, dass die Natur, also Wald, Wiese, Pflanzen... Das nennst du Natur. Jo. Das, oh, jo. Das, nur mal durch, was wir wissen, was du Natur nennst. Ich nenne hier Natur. Naturstein hinter der Fassade. Oder irgendwas. Naturlicht. Ja, es gibt nur Natur für mich, wenn überhaupt. Es gibt aber nicht Waldwiesen und Hirschkultur, Natur. Also Natur ist, was ist. Natürlich. Das ist dein natürlicher Zustand, nämlich das zu sein, was gar keinen Unterschied kennt zwischen Leben oder Nicht-Leben oder irgendwas. Oder Natur und anderer Natur. Die äußere Natur, die innere Natur, die Wald- und Wiesenkultur, Natur da. Also diese Unterschiede kennt nur der Mensch. Das ist die Moral der Geschichte. Das ist, man leidet unter einem Scheißkonzept von Natur und Nicht-Natur. Dann fühlt man sich in der Stadt halt unnatürlich, artifiziell und dann in der Natur, ach, kann ich endlich wieder atmen. Ich wieder. Das ist genauso bei der Klimakatastrophe jetzt. Meinst du, dem Meer ist es, kümmert es, wie hoch es steigt? Ja, eben, das meine ich ja. Die Natur ist wurscht, der ist wurscht. Was ist nicht wurscht, aber es macht das, was es nicht will. Es hat gar kein Wollen. Es hat gar keine Moral oder Ethik da drin. Alle diese Konzepte sind einfach nur Gehirnfürze vom Menschen. Wie es zu sein hat, in Beziehung zu seiner Existenz. Will er das Klima retten, weil er möchte ja noch was von haben. Aber er möchte das Klima ja nicht retten oder die Natur retten, sondern nur sich selbst. Er sollte es mal so, auch so ausdrücken. Das ist also keine, was auch immer, rettet die Natur, sondern rettet den Menschen. Frauen, Kinder zuerst. Ja, keine Kinder mehr, das würde den Menschen wirklich retten. Meine ich jetzt so. Auf kurze Sicht. Nicht sehr langfristig. Nichts was? Nicht sehr langfristig. Keine Kinder mehr. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel für 30 Jahre keiner mehr ein Kind kriegt. Ja, 30 Jahre. Na, ich sag. Wir wissen vor 100 Jahren. Ja, ich meine, dann haben wir aber schon mal ein bisschen Luft. Ja, zumindest. Meine. Wir sollten mal die Angst vor den Renten weglassen, weil die Kinder kommen ja nur, weil wir Angst vor, dass wir keiner mehr die Rente bezahlt. Wir sollten einfach uns befreuen, dass wir bis zum Ende arbeiten, fertig. Aber dafür uns retten. Ist das ja zu viel verlangt? Das ist ein revolutionärer Gedanke. Ich müsste mit den höchsten Autoritäten. Na, die Merkel hat ja keine Chance. Wir müssen mit. Die hat ja schon keine Kinder, die hat ja schon damit angefangen. Die geht mit gutem Beispiel voran, aber keiner folgt ihr. Wie du? Ich auch. Ich habe auch keine Nachkommen. Wer weiß. Wer weiß, ja. Ich zahle keinen. Das ist schon Beweis genug, weil für die Kinder, die man nicht zahlt, hat man auch nicht, habe ich gehört. Ali hat mir das erzählt. Ohne Alimente keine Kinder. Ich meine, das sind praktische Hinweise jetzt, wie man. Da habe ich tausende von. Da habe ich so viele, die kann ich gar nicht zählen. Also hier sitzt genauso einer, der absolut besser weiß, wie es geht. Wie überall hier. Jeder, der hier sitzt, weiß besser, wie es geht. Jeder ist dieser arrogante Gott, der besser weiß, wie die Existenz zu existieren hat. Und wie es eine bessere Existenz wäre. Wie es kommen sollte oder was man tun müsste. Und jeder ist ein Experte für sich. Und jeder weiß es absolut besser. Jeder Autofahrer, der fährt, ist der beste Fahrer. Und alle anderen fahren scheiße, das wissen wir. Das ist nun mal die Natur von jedem. Ja, sage ich was Falsches? Lieber Autofahrer. Keiner sitzt in deinem Scheu und sagt, ich bin der Schlechteste, alle fahren so gut. Naja, zurück. So, nochmal andere Probleme aufgreifen. Oh ja, da fällt mir was ein. Ungefähr 20 war, habe ich gesagt, eigentlich ist alles gleich, egal, aber nicht negativ oder depressiv. Nein. Weil man schaut, dass man es gut hinter sich. Du hast nur die Frauen angeguckt. Ja. Egal, welche heute Nacht dran ist, die sind ja eh alle okay. Du hast das, glaube ich, ganz reduziert auf eine bestimmte Spezie. Nein, ich wollte meine Ruhe haben. Und da habe ich gesagt, ja. Du wolltest deine Ruhe haben. Dafür hast du geheiratet dann. Nein, ich habe es aber probiert. Ja. Und da haben alle gesagt, mit deiner Einstellung, das ist uns zu fad und zu negativ. Mit dir wollen wir nicht so. Aber ich mache gar nichts. Ich sage nur, ob ich die jetzt kriege oder nicht, ist doch egal. Und dann habe ich meine Einstellung geändert, damit ich nicht so einsam bin. Und jetzt muss ich das wieder wegkriegen. Das ist wie ein Auto, was man falsch eingestellt hat. Oder? Naja, jetzt stottert es einem dauernd. Jetzt kannst du niemals mehr anlassen. Niemand, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt nur dazu eingefallen, dass ich es vielleicht schon gehabt hätte, oder es war nur Pubertät. Ja, hätte man da, wärst du immer darin verblieben. Ja, was Angst, allein zu bleiben. Ja, die Einsamkeit lässt einen viel Scheiße bauen. Habe ich gehört. Sogar Kinder. Kinder kriegen. Aber ich bereue es schon. Disco. Frage ich mal, was kommt erst? Disco oder Kinder kriegen? Die habe ich. Die habe ich gesagt. Verleugnet. Nebenbei. Das war mir zu blöd. Das war dir zu blöd. Ja, aber dann geht das, kann man nicht mitgehen. Tja, und das ist verpisst. Ja, gut. Wo geht's hin? Ne? Ist das nicht eine ständige Verwechslung zwischen Ursache und Wirkung? Nee. Man hat eigentlich nur, man erfährt nur die Wirkung. Die Ursache nie. Es gibt eigentlich keine Ursache, es gibt nur Wirkung. Die Wirkung, die auf eine Wirkung erzeugt. Eine Wirkung, Wirkung, Wirkung, Wirkung. Es gibt nicht zwei, weil nein, die Sache ist, wenn es da wirklich Ursache und Wirkung gibt, gibt es ja zwei. Also auch die Wirkung ist in ihrer Natur schon die Ursache. Die sind nicht zwei. Die Verwirklichung und die Wirklichkeit sind nicht zwei. Die Verwirklichung in ihrer Natur ist die Wirklichkeit. Also du kannst da nicht zwei draus machen. Aber wenn du jetzt Ursache, Wirkung, dann bist du ständig im dualen System. Dann suchst du immer nach der Ursache und verpasst eigentlich die Ursache, weil die Wirkung ist schon die Ursache. Also das ist hier das Leben. Mehr und nicht mehr und nicht weniger. Das ist, wie das Leben sich lebt. Und da jetzt irgendwo zu suchen, was ist jetzt die Ursache davon, dann möchtest du ja wieder das hier trennen zu etwas anderem. Wo ist der Urgrund? Wo ist, was auch immer, die Quelle davon? Möglicherweise findest du dann irgendwas, was die Ursache ist, aber das ist doch nur eine Wirkung. Ja, ich meine jetzt nicht die Ursachen in der Realisation, sondern die Realisation an und für sich. In dieser Realisation glauben wir sind Verursacher, wir haben einen Willen, wir machen, wir tun. Ja? Und wissen einfach nicht, dass wir nicht. Ja, aber wenn du jetzt auch verstehen würdest, dass du keinen freien Willen hast und keine Ursache bist für irgendetwas, dann bist du immer noch einer, der zu viel ist, der was verstanden hat, dass er nicht das ist. Ich habe keinen freien Willen. Also haben oder nicht haben, es braucht einen, der hat oder nicht hat. Ist von vornherein dumm. Allein, dass es da einen gibt, der was hat oder nicht hat, ist dumm. Also auch das Verstehen ist ein dummes Verstehen. Und nur ein sogenannter Nichtwisser muss verstehen und wissen. Das Wissen hat doch keinen, vermisst doch nichts da drin, oder? Das braucht doch das alles nicht. Ob der jetzt weiß oder nicht weiß, versteht oder nicht versteht, der, was auch immer. Der Habende oder Nichthabende. Es bleibt im Traum des Habens und des Phantoms. Also es gibt da kein, das Schlimme am Ganzen ist, es gibt kein Leider. Leider. In der Realität gibt es kein Leider. Das Leben kann unter dem Leben nicht leiden und das, was man als Leider erfährt, ist schon eine Erfahrung. Aber unter der Erfahrung vom Leider leidet keiner. Unter der Erfahrung vom Leiden leidet keiner. Unter der Erfahrung von irgendwas, was man leiden könnte, leidet keiner. Das Leben leidet nicht unter sich selbst. Versuch den Leider zu finden. Das ist ein Phantom. Es ist eine eingebildete Krankheit. Oder der eingebildete Kranke, den gibt es nicht. Und darum gibt es auch keinen Nichtwisser, der dann durch ein Verstehen zum Wissen kommen kann. Weil es ihn als Anfang nicht gibt. Es gab zu Anfang schon keinen Nicht-Realisierten. Wie kann aus einem Nicht-Anwesenden, Nicht-Realisierten ein Realisierter werden? Das sind die Fragen. Gab es erstmal einen Nicht-Erwachten? Wenn es den schon nicht gibt, wie soll aus dem Nicht-Seienden, Nicht-Erwachten ein Erwachter werden? Wie soll das funktionieren? Wie kannst du aus da, wo keiner ist, einen machen? Aber du versuchst immer irgendwas. Weil du hast eine Einbildung von einem Nicht-Erwachen, der soll jetzt zu einem Wissenden werden oder zu einem Erwachten. Es bleibt immer noch eine Einbildung. Ob die jetzt erwacht ist oder nicht erwacht ist, es trommelt doch kein Hirsch da drauf. Das ist eine Hirschfrage. Ich meine, ich kann nur darauf hinweisen, dass alles, was du erreichst, es nie reichen wird, weil es der zu Anfang immer hungrig sein wird, weil die Vorstellung immer hungrig ist nach Realität. Also das Eingebildete möchte immer real werden, aber es schafft es nicht. Das Nicht-Reale versucht immer real zu werden, aber es wird nie real werden. Und das, was Realität ist, muss nicht zur Realität werden, weil es sie schon ist. Dazwischen gibt es keine Brücke. Keine Brücke. Diese ganzen 7 Brücken, diese 7 Zustände, sind alle für die Katz. Von vorne bis hinten. Die Samadhi, Samadha, Samadha woanders. Alles. Kannst du ihn trotzdem nochmal nennen? Nee, mach ich jetzt nicht. Ich sage jetzt alles für die Katz. Aber ich möchte das doch mal ein bisschen. Nein. Heute nicht. Mann. Heute Abend. Ja, Mann. Versprochen? Nee. Ich verspreche mich ständig, aber das heißt ja nichts. Die 7 Zustände. Ja. Es ist schon verrückt. Oder? Ja. Ich war am Vormittag nicht da und habe daher diese diversen Stufen, die du da. Die habe ich auch vorhin nicht erwähnt. Als du zuerst über Christus sprachst, hast du behauptet, er hat die 4. Stufe, aber da gibt es noch eine 5., 6., 7. Was meinst du damit? Nein, das gibt es bei Blavatsky zum Beispiel, bei den 7 Strahlen. Und dann wird Christus halt der Initiierte genannt, der dann aus dem 4. noch im 5., 6., 7. dann ins Blaue geht. Ja, das gibt es in allen Richtungen. Auch Ramana spricht von den 7 Zuständen. In dieser Gata auch. In der Tradition von Upanishaden sind sie sehr bekannt. Also die 7 Variationen, wie du dich träumst oder dich verwirklichst oder lebst. 7 Varianten. 3 davon persönlich und 4 unpersönlich. Die ersten 3 sind persönliche Zustände, wo du da ein persönlicher Mensch, ein persönlicher Geist und persönliches Gewahrsein bist. Dann kommt das Jenseits, vor und jenseits jeder Erfahrung seiend. Und als 5. gibt es das Gewahrsein ohne Gewahren, das Bewusstsein ohne Bewussten und der Menschsein ohne Mensch. Und wie wollen wir wissen, ob der Christus an der 4. hängen geblieben ist? Hat keiner gesagt. Ich habe ja gesagt, aus der 4. kommt keiner zurück. Und damit, diese Himmelfahrt ist ja keine Himmelfahrt, er ist einfach nur ins Blaue gegangen. Also in das Nichtwissen, in die Richtungslosigkeit. Es ist nicht, dass er da in den Himmel gefahren ist, sondern er ist in die Farbe Blau. Und Blau ist die Farbe von Krishna und von Shiva. Das, was Blau ist, ist eine Bezeichnung von Richtungslosigkeit. Von der Abwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß, was er ist oder nicht ist, oder überhaupt weiß, was Heimat ist oder nicht Heimat ist. Das ist die Transzendierung aller 7 Zustände, in dem du bist, was du bist. Aber wo weder ein Seiender noch Nichtseiender ist, was weder persönlich noch unpersönlich ist, was halt nicht mehr zu bezeichnen ist oder nicht zu bezeichnen ist. Also mir gefällt dennoch all diese Bezeichnungen besser, dass ein Mensch Gutes tut in der Welt, also zum Beispiel in einem Spital arbeitet, wie dieser Arzt in Phnom Penh, den ich da gerade kennengelernt habe, der mit seinem Cello spart und 1000 Kinder jährlich das Leben rettet, ja, ist mir lieber als so fette Esoteriker, die da hier sitzen und im Gott sich einen Gedanken machen. Irgendwie sind mir solche Leute sympathischer. Oder so. Ja, dann komme ich nicht mehr her. Genau. Würde ich auch nicht machen. Also wir fetten Esoteriker. Wir sind alle Vetter. Das nennt man als Vetternwirtschaft hier. Nee, in der Welt hast du recht. In der Welt hast du recht. Ja, er sitzt ja so nah. Oder? Nein, wenn er vom Welt hinausgeht, vom Menschlichen, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist besser, Gutes zu tun, als darüber zu sprechen. Das ist auf alle Fälle. Wenn du es kannst. Aber wie in der Bibel, was du deinem Nächsten tust, tust dir selbst. Das ist wunderbar. Wenn es geht, wenn du es kannst. Aber jetzt halt zu unterscheiden, die sind gut und das ist schlecht. Und den, ja, ich habe gesagt, wir sympathischer, mehr nicht. Ja, das ist ein persönlicher Geschmack. Also ihr Fetten. Abnehmen. Ja, wie sagte der Ramesh, glaube ich, der sagte immer, man muss schon zu viel Geld haben, damit man überhaupt auf die Scheiße kommt. Weil wenn man sich täglich um sein täglich Brot kümmern müsste und betteln und nichts zu essen hätte, würde man nicht danach gucken, wer man ist, sondern nur hungrig wäre. Ja, es ist eine Luxusgesellschaft. Sucher ist Luxus. Das gehört dazu. Aber es ist auch eine Spielart von sein, also von daher würde ich das nicht. Aber wenn das andere einem sympathischer ist, würde ich auch mit dem mich abgeben. Dann ist halt die Gesellschaft angenehmer. Vielleicht auch eine Ausdrucksform von Leid, oder? Wenn das Psychische und Physische zu wenig ist, geht es halt ins Spirituelle. Egal wie auch immer. Das, für einen ist dies halt die Gesellschaft, in der er sich wohlfühlt, und für den anderen ist es das. Das ist jetzt. Es resoniert einfach das eine mit dem und das andere mit dem anderen. Und wo die man kann sich entscheiden, mit wem man resoniert und was sympathisch ist. Es gibt keinen, der das entscheiden kann. Von daher ist es. Ich finde es wunderbar, wenn du deine gute Gesellschaft gefunden hast, in der Gesellschaft von einem, der das so oder so macht. Und wenn man sich dann wohlfühlt, was sollte man dagegen haben? Keine Ahnung. Aber ich weiß zumindest nicht, was gut und schlecht ist da drin. Das eine ist weder gut noch dieses schlecht oder überhaupt, wenn ihr mich jetzt so fragt. Und im Grundsätzlichen kann sich auch keiner entscheiden, ob er hier ein Luxussucher ist oder irgendetwas. Von daher könnte ich auch keinem was vorwerfen. Weil ich kenne viele dieser Ansichten, die sagen, ja, dann solltest du lieber nach Kalkutta gehen und sollst Mutter Teresa spielen oder irgendwas, bevor du hier dich über so ein unsinniges Selbst unterhältst. Klar, kann man sagen. Aber dafür muss es halt einen geben, der weiß, was besser ist. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn die Akzeptanz des Seins nicht es akzeptieren würde, dass ihr hier sitzt und euch über dieses sogenannte unsinnige Zeug Gedanken macht, dann könnte es nicht passieren. Genauso wenig der Arzt in Indien, der da Kinder operieren kann oder so. Wenn es nicht erlaubt wird von der Totalität des Seins, kann nichts sein. Von daher sollte sich keiner auf die Schulter kloppen, dass er gut wäre. Es wird ihm erlaubt, gut zu sein, in der Richtung. Aber nicht, weil er das sich dafür entschieden hat. Dann kann man auch nicht schlecht sein, ne? Bitte? Dann kann man auch nicht schlecht sein. Doch. Mhm. Wenn es dir erlaubt wird, schlecht zu sein, dann kannst du schlecht sein. Aber wenn es dir nicht erlaubt wird, schlecht zu sein, kannst du noch niemals schlecht sein. Also wenn es nicht erlaubt wird von der Totalität, kann gar nicht. Du kannst nicht deinen kleinen Augenzippern haben. Also keine. Man kann auch Schuldgefühle haben, aber keiner, der sie hat. Gefühle kann man haben, können sein, wie sie wollen, aber es gibt keinen Besitzer davon. Gab es von Anfang an nicht. Sein kann nicht besessen werden von irgendwem. Egal, wie es zu sein hat. Schon der Besitzer ist besessen von. Sein besitzt den Besitzer. Sein besitzt das Besitzen und sein besitzt das Besessene. Es ist das und es spielt sich so. Aber da gibt es keinen, der was hat da drin. Das ist Erich Fromm. Bist du Erich oder Fromm, wie ich gestern? Ja. Diese Leugnung, dass es keine freien Taten gibt und man daher auch für nichts schuld sein kann, ja, ist eine Geschichte, die seit Jahrtausenden die Philosophen schon überlegen und hin und her bewegen. irgendwie muss doch auch möglich sein, es kommt selten vor, aber es muss doch auch möglich sein, und ganz selten erinnere ich mich in meinem Leben, dass ich etwas getan habe mit einer guten Absicht oder irgendeinem Motiv heraus, das nicht aus dem normalen psychischen heraus erklärbar war. Und jetzt nehme ich an, dass es selten aber doch vorkommt, dass Leute auch eine ethische Tat zusammenbringen oder sich zumindest bemühen darum oder danach sehnen, wenn schon nicht in physischen Sicherheit. Nein, wenn du mich fragst, sind alles gute Absichten. Jede Handlung ist gut. Aus der Gutheit von Sein kann nur Gutes kommen. Und jede Absicht ist gut und auf das Gute gerichtet. Das streite ich keinem ab. Es gibt nur gute Absichten. Weil aus dem, was Gutheit ist, kann nur Gutheit kommen. Das Leben an sich ist gut. Gott ist Güte, das Gute an sich. Und die Art und Weise, wie er sich realisiert, ist immer in guter Absicht. Bloß die Standpunkte, von dem aus die Absicht stattfindet, ist verschieden. Aber die Absicht ist immer gut. Egal wie. Die Absicht ist immer zum Frieden, zur Harmonie, zu etwas Gutem. Die Resultate, da können wir uns drüber streiten, was daraus kommt, was die Resultate sind, aber die Absicht ist in jedem Fall gut. Martin. Danke, das Gesicht. Mir ist jetzt ganz durch den Kopf gegangen, ob ich das beim Nisargadatta gelesen habe, das Vertrauen ins Leben, wie zum Beispiel das Leben, das kein Leben kennt, das ich jetzt nicht mehr. Ich würde dir eine konkrete Frage stellen, weil es gibt sehr kleine Obstakel, aber wo kommt das, kannst du was darüber sagen, wo da das Vertrauen reinkommen kann? Nur, ich könnte sagen, vertraue, dass die Totalität bestimmt besser weiß als du, wie es sein wird. Ja, wenn ich jetzt ziehe vor dem Finanzamt und ich sage aber eigentlich, wie er schon früher der Ramesh gesagt hat, wenn du auf deiner Nussschale davon schwimmst, wird es nichts aufhalten können. Und wenn es die Totalität nicht erlaubt, wird dir nichts passieren. Ja, also passiert ja auch nichts. Weil so aus der Sorge heraus behandle ich schon oft Sachen so, als hätte ich jetzt gegen eine Stelle oder irgendwo, wo es gerade schwer geht, es hätte die Kraft, mir was zu tun. Oder ja, aber wer erlaubt dir, das Gefühl zu haben? Wer erlaubt dir überhaupt die Energie dafür zu haben, dass es überhaupt die Erfahrung geben kann, dass du es tun kannst? Zu diesem Film. Dass überhaupt ein Gedanke, wo kommt der Gedanke her, der dich dazu bringt, dass du... Da kommt wieder aus dieser, wird erlaubt von dieser Totalität. Nein, es kommt aus der Totalität. Ja. Es ist die Totalität. Ja. Das ist nicht einer, der das erlaubt oder so. Die Totalität ist hier und jetzt die Ursache für jede Wirkung. Es ist die Ursache und die Wirkung. Du kannst das nicht trennen. Die Totalität von Sein, die realisiert sich hier und jetzt total. Oder gibt es keinen sich Realisierenden? Schon der Realisierende ist Teil der Realisation. Und es ist halt die Wirkung von der Realität, die nicht verschieden ist. Aber du kannst da keinen getrennten Handelnden finden, der wollen kann, was er will. Das sind halt die Philosophen, Wittgenstein oder so. Auch Gott kann nicht wollen, was er will. Also auch die Totalität hat... Die will alles, aber sie kann nicht wollen, was sie will. Sie hat also auch gar keine Schuld da drin, weil sie gar nicht entscheiden kann, wie sie sich realisiert. Das heißt, dort, wo du jetzt wegsprichst, dort wird dann auch Vertrauen kein Passus sein, kein... In welchem Aspekt? Buch hast du das gelesen? Ich bin das oder I am Z? Bestimmt. Das hört sich ganz genau nach I am Z an. Das habe ich aber nicht gelesen. Dann hast du es auf Deutsch gelesen. Ich bin. Und die Übersetzungen sind alle schlecht. Oder von dem, das schöne Buch jetzt, die Mitschriften, die Nisargadatta verfasst hat, über die Talks seines Lehrers Sridhar Rameshwar, das ist die Mitte der 30er Jahre, der zum Beispiel relativ viel Rezept. Das Bewusstsein und was? Und das Absolute, oder? Jetzt haben wir es leider verkauft. Das hast du gerade verkauft. Du bist der Geschäftsmann. Das ist die Erleuchtung auf übermorgen verschwunden. Nein, du musst auch sehen, dass der Guru von Nisargadatta immer in Linnetschnoff war, von einer Guru-Linie. Aber Nisargadatta vollkommen gesagt hat, mir hört alle Linie auf. Also bei mir hört alles auf. Mein Guru hatte noch, und er hat immer noch seinen Guru verehrt und so, aber bei mir hört jede Linie auf. Genau wie Ramana gesagt hat, das Selbst hat keine Linie. Es gibt da keine Linie im Selbst von was auch immer, eine Guru-Linie oder irgendetwas, weil für das Selbst gibt es kein Kommen und Gehen, das ist jetzt und immer da, was es ist. Da bedarf es keines Gurus für. Das ist halt das Ding. Und Nisargadatta hat das Gleiche gesagt. Da gibt es kein Kommen im Kommen und kein Gehen im Gehen. Also wo soll die Linie sein und wer soll sie gehen? Und also wer Begriffe vielleicht wie Vertrauen oder solche Sachen, die gehören dann eher noch viel bei Nisargadatta zu diesen Anfängern. Das gehört zum IMZ dazu. Ja. Und das sind schon falsche Übersetzungen. Ja. Weil ich sitze ja jetzt in Bombay und rede mit Leuten, die bei ihm waren und auch Maruti können. Und die hören sich die alten Tapes an, das ganze Ding. Da sagt er, IMZ, diese Tapes darauf, da hat er nie gesagt, Ernsthaftigkeit ist notwendig. Er hat gesagt, wenn die Totalität es erlaubt, wird es passieren. Aber die gleichen Wörter im Maruti können auch ausgelegt werden als Ernsthaftigkeit. Als die Ernsthaftigkeit des Seins oder so. Also der Übersetzer musste immer raten eigentlich, was er nehmen soll. Und wenn du dann nicht das kannst und Engländer bist, der Freeman, wie heißt er? Morris Freeman. Wie soll der das? Und der möchte da einen kleinen Sinn reinbringen in das Ganze. Weil er braucht selber noch Sinn als Sucher. Dann übersetzt das natürlich so, wie er es versteht. Und die Hälfte vom IMZ ist genau so. Ich habe damals schon mal gesagt, bevor er gesagt, wenn er das gesagt hat, war er ein Idiot. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das gesagt hat. Aber wir haben gesagt, das hat Nisargadatta, das steht immer. Ich habe gesagt, das kann in der Bibel stehen, das kann im IMZ stehen. Scheiße. Was Scheiße ist, muss Scheiße benannt werden. Und ob das in Nisargadatta, Ramana oder der Fuchs von dem angesagt hat. Es bleibt Hühnerkacke. So oder so. Aber auf mich hört doch keiner. Gott sei Dank. IMZ heißt eigentlich nur IM, oder? Nein, das ist schon, wer bin ich oder so, aber es ist der Anfang. Wir haben ihn gefragt, oder Rama, wie komme ich in das, in den leidfreien Zustand? Das ist eine andere Sache, als wenn man fragt, wie werde ich zu dem, was ich bin? Wenn mich einer fragt, wie komme ich in einen leidfreien Zustand, dann sage ich auch, frag dich, wem passiert das Leid? Wer bin ich? Dann komme ich in den Zustand, was jenseits vor jeder Vorstellung ist. Aber auch das ist ein Zustand, der relativ ist. Aber da ist Leidfreiheit. Also wenn man mich fragt, wie erreiche ich Leidfreiheit, dann komme ich dahin, durch die Frage. Aber es ist nun mal nicht, dass ich dadurch werde zu dem, was ich bin. Die Sehnsucht ist nicht erfüllt, weil es ist labil. Es ist fragil, das in diesem Hintergrund zu verweilen. Du musst ganz schön Anstrengung haben. Du musst dich ganz schön ruhig verhalten da hinten. Da ist echt ein kleiner Muxer und du bist wieder im Scheiß drin. Und wie kann ein Sein so fragil sein, dass ich da nichts rühren darf, damit es dann wieder im Leidvollen ist? Also leidfrei, leidvoll. Beides sind Polaritäten. Die sind immer nur im Traum da. Aber wenn du mich im Traum fragst, wie kann ich leidfrei werden im Traum, dann kann ich dir sagen, okay, frag dich, wer bin ich, und dann sei der Hintergrund. Der Hintergrund kann nicht leiden. Da gibt es keinen Leider. Aber auch kein Leider ist immer wieder möglich. Leider. Und wenn du nicht sein kannst, was du bist, in der Anwesenheit von Leid und in der Abwesenheit von Leid, dann ist es nicht wert, das zu sein. Der Frieden, der du bist, kann durch nichts gestört werden. Egal, was immer hier ist, unfriedlich oder irgendwas oder krank oder da ist nicht krank. Und der Frieden, den man stören kann, der einen leidfreien Zustand braucht, ist ein Schmarrn. Aber trotzdem, wenn du mich fragst, wie erreiche ich den Leid, dann kann ich dir nur sagen, und das haben die genauso gemacht. Ja, ich kann dir Unterrichtungen geben und ich kann dir auch sagen, wie man Techniken macht, die dich dann da und dahin bringen. Aber auch da wirst du nicht finden, was du bist. Und deine Sehnsucht wird nicht aufhören. Die wird zeitweise temporär eine Pause, eine lila Pause. Und dann geht's weiter. Wenn du nicht mit dem Sucher und dem Suchen und das, was du suchst, sein kannst, was du bist, dann wirst du es nicht werden durch die Abwesenheit dessen. Und das wird immer wieder stattfinden. Das Bewusstsein wird immer wieder auf der Suche nach sich selbst sein. Ja. Self-Inquiry never stops. Die Selbsterkundung hat nie angefangen und die hört auch nicht aufhören. Weil das ist die Art und Weise, wie sich Wirklichkeit verwirklicht. Ständige Erkundung seines Selbst, über das zu meditieren, was es ist. Das Unpersönliche wäre, wenn du meditierst, ohne Erwartung eines Resultats. Das will ich dann aber eigentlich auch gar nicht finden. Ne? Klar will es erst finden, als persönlich wirst du finden. Sich das vor, wenn es ständig sucht. Ach, kannst du nicht sagen, es will sich nicht finden. Zu Anfang, wenn es dann als persönlich sucht, will es sich auch finden. Und dann unpersönlich nicht mehr. Aber beides sind Variationen, Polaritäten. Einmal will es, einmal will es nicht. Gibt es gemeint, weil es einfach nie aufhört? Ja, aber nicht, es wechselt halt ständig. Es wechselt zwischen persönlich und unpersönlich. Aber der Wechsel wechselt nicht. Beim Wechsel wechselt doch nicht das, was sich verwirklicht. Es wird immer anders sein, aber es wird deshalb nicht anders werden. Das Wesentliche ist, es gibt keinen Vorteil im Dahin und keinen Nachteil hier. Weil es keinen gibt, der ihn haben könnte. Das ist, wenn überhaupt, der absolute Vorteil, dass Sein keinen Vorteil braucht. Und das zu sein, kannst du nicht sein. Und der Rest ist Fischen im irgendwo. Fisherman's Friend. Unterhalten sich, wie man den dicksten Fisch fängt. Und den gesündesten vielleicht. Und den, der einen satt macht. Aber kein Fisch wird dich satt machen, weil der stinkt sowieso schon, wenn du ihn rausziehst. Das ist alles selfish. Dann hast du einen Fisch gefangen und dann bist du selfish, dann wirst du ihn noch verkaufen. Und der stinkt. Der Händler stinkt ständig. Fisherman. Uiuiuiui. Wo soll das alles noch hinführen? Zum Abführen. Was ist da abgeführt? Abführtablette. Dass es da vorne keinen Nachteil gibt und da hinten keinen Vorteil. Ist das die Quelle der Freude, von der du sprichst? Das ist Frieden. Das ist keine Quelle. Das ist einfach der Frieden, der du bist. Der weder im Vorteil einen Vorteil noch im Nachteil einen Nachteil hat. Es gibt kein Haben da drin. Also kein Gewinn und kein Verlust. Kein Mehrwert und kein Minderwert. Das ist die Qualität deiner Natur. Die Qualität, die es wert ist zu sein. Aber das, was mehr Wert braucht, ist ein Schmarrn. Wird auch wieder weniger wert sein. Ist also ein Scheiß. Möchtest du jetzt Scheiß sein oder das Gold? Das ist die Alchemie des Seins. Wenn du bist, was du bist, bist du das Gold, was kein Gold braucht und kein Gold kennt. Aber wenn du aus Scheiße Gold machen willst, aus dem Blei, dann bist du ständig am was? Ein Alchemist. Und du misst dich immer, du vermisst dich immer, weil du ein Alchemist bist. Alles ein dieser kleine Zauberer, der sich selbst verzaubern will und sich selbst beherrschen in seinem Zauber seiend. Die Schlange, die sich selbst verführend die Schlange ist. Sei die Schlange, die sich selbst vernascht, Moment für Moment. Du bist ein Keks. Geh dir nicht auf den Seuchen. Ja, du fetter Sucher, du. Ja, in der Art und nicht weise. Deutsche Sprache. Ja, noch irgendwelche anderen sympathischen. Aber ja, noch einmal, du hast ja erwähnt, im Rahmen dieser anderen Übersetzung, dass es gar nicht hieß, wer bin ich, sondern bin ich, ich bin. Nein, es gibt bei Sadhu Om, ein sogenannter Schüler von Ramana, der hat gesagt, dass in Tamil Ramana mehr Wert auf das Bin ich gelegt hat, als auf das Wer bin ich. Ich würde das Gleiche sagen, weil wer bin ich ist Persönliches, Finn, eines der vor jedem, der Hintergrund ist, das kannst du noch persönlich nehmen. Aber bin ich, das ist unpersönlich schon. Das ist ein Strom von Dasein. Also bin ich bin, das hört überhaupt, du brauchst es gar nicht mehr wiederholen. Es ist einfach nur ich bin, das ist ganz automatisch. M-I-I-M, das hört sich, das ist einfach, verliert sich. Das kannst du 24-7 machen, ohne überhaupt eine Anstrengung. Das ist vollkommen ohne Anstrengung. M-I-I-M. Das ist einfach nur ein Grundton. Das ist dieser Grundton, den der Jyoti, diese, bei der Musik, der immer als Grundton da ist. Und der ganze Orchester, der spielt da rum, aber der Grundton ist immer der Grundton. Und darin sich zu verweilen oder darin Dings ist schön, damit löst sich alles, alle Ideen lösen sich darin auf. Weil der ist in sich schon nicht vermehrbar und nicht verminderbar. Nicht so schlecht. Wie wir das so haben, aber, ne? Das wird ja manchmal so haben und manchmal. Haben so. So Hammer und so Hammer nicht. So Hammer. Aber Ram, Ram. Diese Denkweise, sagen wir, wenn ich jetzt sage, du hast eine Denkweise, wäre der Gottesbegriff ziemlich hinderlich, ne? Nö. Weil das ist deiner, der kann so fabrizieren, aus dem ich nö. Was. Ich lasse den auch. Das ist eigentlich sehr hinderlich. Nö. Gott, beruhigt, kann, Gott kann doch nicht hindern. Dafür machst du ihn zu groß jetzt. Na, wenn man dann glaubt, ja. Und wenn man nicht dran glaubt, hindert er auch noch. Auch noch oder nicht? Immer noch. Also an den Gott, den du nicht glaubst, der ist präsenter als an den Gott, den du glaubst. Die Atheisten sind die größten Gläubigen, das weißt du. Nein. Ja. Weil die bestätigen, dass es Gott gibt, weil sie nicht an ihn glauben. Die glauben eigentlich wahrhaftiger als jeder Gläubige. Weil die glauben wirklich nicht an Gott. Der Gläubige glaubt, dass er glaubt. Ja, ja. Bescheuert, ne? Na, da gibt es ja noch ein Mittelding. Nicht die Mittelding, weder noch. Welche denn? Die Agnostiker? Die sozusagen, es könnte einen geben, sorry, aber. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht nicht. Die sind sehr leicht, ne? Viel leicht. Immer für zu leicht befunden. Auch das hilft nichts. Gnostisch, gnostisch, tralalala. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Trio, trio, trio. Ja, schlagen wir noch ein bisschen was kaputt. Oder schlagen wir gleich das Kaputtschlagen kaputt? Was machen wir jetzt? Immer auf die Kleinen, ne? Ja. Ich würde noch gerne eine Frage stellen. Man kann sein wahres Wesen oder wie man nicht finden, weil man es schon ist. Nee, weil man es nie verloren hat. Weil man es nie verloren hat. Du kannst nicht finden, was du nie verloren hast. Jetzt kommen wir auf eine interessante Frage zurück, die die Dame früher vorher gestellt hat, in der vorigen Stunde. Bleibt uns da nur das Sisyphus? Hat sie gefragt. Das Bewusstsein ist ständig am. Fast erreicht es, und aber dann, wenn es sich schon freut, dass es fast erreicht hat, rollt der Stein wieder runter und fängt von vorne an. Das kannst du vergleichen, so ein Felsbrocken den Berg hoch. Vorher hast du gesagt, gar nichts bleibt. Was? Wie die Dame gefragt hat, bleibt uns dann nur der Sisyphus? Hast du gesagt? Nee, dir bleibt gar nichts. Dem Bewusstsein bleibt das Sisyphus. Aber Bewusstsein ist nicht, was du bist. Das Bewusstsein wird immer wieder von Neuem anfangen, den Stein hochzurollen. Weil dann, wenn es kurz vor der sogenannten oben ist, dann freut es sich und dann fällt es wieder runter. Genau, ja, genau. Fängt es von vorne an. So ist es. Also du kannst nicht erwarten, dass es jemals zu Ende geht. Also, was Schönes sozusagen. Nö, es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach, du kannst von dem scheiß Bewusstsein nichts erwarten. Ja, schön. Das ist ja das Schöne daran. Das ist einfach leer. Das ist Buddhas Lehre. Die Lehre des Bewusstseins. Es ist leer. Es kann dir nichts geben, es kann dir nichts nehmen. Es kann den Kasperle-Theater der weil es ist doch vollkommen wurscht. Es ist vollkommen, ob es runterrollt, oben oder unten ist. Was bringt es dir, wenn er oben bleibt? Macht es dich mehr, wenn er oben ist, oder weniger, wenn er unten ist? Das hat doch mit dir nichts zu tun. Es macht dich nicht mehr oder weniger. Deine Qualität von Sein ist vollkommen. Alles das, ob es das hochkriegt oder nicht hochkriegt, ob es einen hochkriegt oder nicht hochkriegt, ob es potent, impotent oder sonst was ist, ist vollkommen irrelevant. Das ist doch der Frieden. Es kann sich vorne hinstellen, wie es will, von hinten, von vorne, von überall. Tantra bis zum Abwinken. Und nichts passiert. Dir ist doch nie was passiert. Nichts hat dich je verändert. Nichts hat dich vermehrt oder vermindert. Nie und nimmer. Und ob das da vorne jetzt den Clown spielt oder den Zirkusdirektor oder das Raubtier oder es brüllt und schreit und tut und macht. Was macht's? Es hat doch keine Macht über dich. Es macht nichts. Dein ganzes Machen oder Nicht-Machen und Hinmachen, in die Hose, nicht in die Hose, irgendwas machen, machen wir immer. Macht doch nichts. Ob es jetzt weiß oder nicht weiß, irgendwas in diesem sogenannten Bewusstseinstraum, ein höheres, niedrigeres, kosmisches, nicht kosmisches, unpersönlich, persönliches Bewusstsein ist, es spielt ständig den Clown, aber es klaut dir nichts. Es gibt dir nichts, es klaut dir nichts, es hat dir nichts zu bieten. Und wenn du gar nicht hinguckst, gibt es gar nicht. Es lebt doch nur von dir, du doch nicht von ihm. Ohne dass du überhaupt es wahrnimmst, gibt es doch gar kein Bewusstsein. Also du bist mit und ohne Bewusstsein. Also es kann dich doch mal überhaupt. Du kannst es nicht vermeiden, das kannst du sagen. Es tritt immer wieder auf im Zirkus und will dir was zeigen und macht sich wichtig und pullt hin. Aber es kann dir nichts geben. Es gibt dir nichts und nimmt dir nichts. Wunderbar. Das Einzige, was es wirklich ist, du wirst es nicht los. Also, freut euch. Sie da? Habe ich ja gesagt, schön. Ja, es ist auch schön. Es ist auch schön, wenn es nicht schön ist. Das ist ja schön. Genau. Ja. Also, genieß dich, weil es gibt keinen anderen. Und wenn du dich nicht genießt, interessiert keinen anderen. Weil dir ist es vollkommen wurscht, ob ein anderer sich genießt oder nicht genießt. Dir geht es immer nur um dein geliebtes Ziel. Ob wie es dem geht. Nein. Absolut. Da ist er dich. Hm? Da ich glaube, dass du dich verirrst. Ha! Der Altruist ist das. Der Altruist. Der Altruist. Was? Du kümmerst dich doch nur um andere oder um die Welt, damit es dir besser geht. Komm her, jetzt gib aber keinen an hier. Den gibt es ja gar nicht, den es da besser geht. Ja, aber du tust so. Du hast gerade so getan. Der löst sich ja völlig auf. Wo soll er sich denn hinlösen? Der war ja wie kann sich was? Wie kann sich was auflösen, wenn er gar nichts war? Ja, zu Anfang. Wieder zurück zum Anfang. Ja, wer geht denn da zu Anfang? Wir beide gerade. Ja, du. Hänsel und Gretel von für sich. Jetzt hat er den ersten Brotkrumen wieder aufgegabelt. Den er zurückgelassen hat, damit er sich nicht verliert. Du tust eigentlich in deinem Kopf. Konzeption Gegensätze aufbauen, die gar nicht existieren, finde ich. Entschuldigung. Macht das was? Machen dich die Gegensätze gegensätzlich? Ja. Wer muss, dass die verschwinden? Wer braucht, dass die verschwinden? Sag es mir. So schnell geht es bei mir. Oh Gott, komm, jetzt mach aber deine Gehirnwindung mal ein bisschen auf Michael Schumacher und nicht auf... Es ist kein Seifenkistenrennen hier. Wie können wir gegensätzlich sein, wenn du niemals mitkommst mit dem, was ich sage? Wie viel Wendung braucht das Gehirn, damit es auf der Strecke bleibt? Ja, darum geht es. Ich jage so schnell durch die ganzen Dinger durch, damit du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Und das ist dein natürlicher Zustand, wo du weder weißt, was vorne ist, noch hinten ist. Du bleibst auf der Strecke. Nee, nicht. Du bist der Weg. Also das Ziel ist der Weg. Du bleibst auf der Strecke. Du bist die Strecke. Hört sich doch gut an. Und es ist meistens wie beim Schießen, also beim Jagen. Man hat hinterher eine Strecke. Und jetzt ist die Strecke wieder aufgewacht hier. Wie viele Hasen und Fasane muss man schießen? Ne? falsches Timing. Das Mal kann auch am Ende kommen, hat auch nichts verpasst. Ich reise ja auch immer durch die ganze Welt. Ich fange immer wieder bei Null an irgendwo. Immer wieder. Und auch die, die letztes Mal da waren, die fangen wieder mit mir bei Null an. Die haben ihr Lebensthema mit mir. Das kommt dann immer wieder auf den Tisch. Dann mache ich ihr das Lebensthema weg, aber dann, nächstes Mal haben sie es wieder aufgebaut. Da bleibt, ich habe in München einen, der sagt, da ist aber noch diese Restfrage. Ich weiß zwar noch nicht, was die ist, aber ich komme da noch drauf. Die spüre ich ganz 100%. Da ist noch eine Restfrage. Ich werde mich jetzt drum kümmern. Ja, ja, nächstes Mal sagst du mir dann die Restfrage. Da unterhalten wir uns drüber. Aber jetzt habe ich in Goa getroffen. Hat sie immer noch nicht. Die Restfrage. Du gibst uns zu viel Zeit. Wir können so lange aufbauen. Du kommst zu selten. Wenn du nur mit mir das sein kannst, dann bist du echt ein trauriges Sein. Ich mache mich halt so rar, damit du weißt, es geht auch ohne dich. Es muss auch ohne Karl gehen. Sage ich mir jeden Morgen. Es geht auch ohne dich. Aber wenn du schon mal da bist, Kaffee trinken, Toilette, alles, was du brauchst, nimm dir, was du brauchst. Aber lass mich in Ruhe. Wenn du kannst. Also kümmere dich um das, um das du dich kümmern kannst. Um mich brauchst du dich nicht kümmern. Ich bin eh so da. Nur so da. Nur so da. Du kümmerst dich um deine weltlichen Dinger. Wie er schon sagte, wenn du der Welt was tun willst, kümmere dich um die Bedürftigen, nämlich um dich selbst. Da hast du genug zu tun. Und wenn die ganze Welt, wenn jeder sich um sich selbst kümmern würde, wäre genug getan. Aber die meisten Nachbarn kümmern sich mehr um die Nachbarn als um sich selbst. Und was die tun und was dein Nachbar mit seiner Frau tut, anstatt dass sie auf ihre eigene Frau gucken, da gibt es Krieg. Ist die Totalität erlaubt? Wisst ihr, jetzt kommt's wieder. Jetzt gehe ich mal kurz fremd, wenn sie Totalität erlaubt. Ich probier's mal. Sonst kommt es ja nicht. Mit meinem Mann kann ich ja nicht fremd gehen. Außer im Karneval, dann zieht er sich mal kurz anders an. Dann komme ich als Erna und er kommt als Fritz. Na gut. Insoweit so schlecht. Es wird schlecht weitergehen. Das ist der Hinweis. War es jemals gut? Das wird auch nicht gut werden. Okay, dann bis gleich. Guten Hunger. Meins.